Ich weise noch auf eine weitere Veröffentlichung des Gegenstandpunkts hin, nämlich eine Kritik des Faschismus, ein ganzes Buch. Da kann also das, was ich versuche, hier in der gebotenen Zeitbegrenzung darzulegen, ausführlich nachgelesen werden. Also das empfehle ich, das liegt auch vorne auf dem Büchertisch. Ich will vorweg ein paar Bemerkungen zu dem, was so an Antifaschismus unterwegs ist, vorausschicken, komme dann am Ende aber da nochmal drauf zurück. Es ist schon eigenartig, also wie sehr sich alle in der Sache Faschismus einig sind. SPDler, Merkel, selbst Koch, Bürgermeister Ude, alle unterstützen, der Rechtsradikalismus, gegen den muss man aufstehen. Gewerkschaftler haben am 1. Mai unter anderem den 1. Mai unter die Parole gestellt, Vorsicht vor Rechtsradikalismus, Krise ist doch immer ein Einfallstor für die. Dagegen muss man vorgehen. Und das geht bis zu Linken, bis zu radikalen Autonomen. Da zählt also der Streit zwischen Zählern und SPDlern oder Gewerkschaften um Hartz IV überhaupt nicht. Da gehen eben Linke sogar mit C-Bürgermeistern gemeinsam auf die Straße. Jusos, die an ihrer SPD-Karriere basteln, sind manchmal sogar gemeinsam mit dem Schwarzen Block unterwegs, jenseits aller sonstigen Einwände und Gegensätze. Die sind sich da also einig, und das sagen sie auch und das demonstrieren sie. Die gehören ausgegrenzt, und das steht so fest, dass man nicht mal groß argumentieren muss, was den Faschisten eigentlich vorzuwerfen ist, was an ihnen alles zu kritisieren ist. Das ist klar, die gehören nicht in unsere Republik. Da kommen dann Bilder wie, naja, das sieht man doch, das sind Horden, da ist der Mob auf der Straße. Man sieht denen das Verwerfliche schon an. Naja, da stimmt ja auch was dran. Die sind ja ziemlich abschreckend und gewaltbereit unterwegs. Bloß, was wird dann an denen da eigentlich kritisiert? Das ist ziemlich umstandslos mit dem Vorwurf, jedenfalls von oben. Die mischen sich unbefugt in die Politik ein, die gehen auf die Straße und das ist verwerflich. Man weiß ja, da ist so wenig eine inhaltliche politische Kritik, dass dasselbe Argument, naja, da sind doch Randalierer unterwegs, gegen Linke, damals gegen die Studentenbewegung unterwegs war und eigentlich mit derselben Konsequenz, mit denen muss man sich gar nicht befassen, die muss man aussortieren, denen muss man die Öffentlichkeit wegnehmen, die dürfen auf keinen Fall mit ihren Argumenten zum Zuge kommen. Dieses Urteil gegen die Faschisten, die gehören nicht in diese Republik, das wird dann ja auch praktisch. Man hält sie fern, so gut es geht. Die kriegen eigentlich ziemlich weitgehend Redeverbot. Wenn NPDler überhaupt mal ins Fernsehen kommen, dann ist das schon ein mittlerer Skandal. Und wenn überhaupt mal Debatten mit denen stattfinden, dann zählt eigentlich überhaupt nicht das, was man meinen sollte, was in einer politischen Auseinandersetzung, gerade unter Demokraten, die sich was drauf zugute halten, doch selbstverständlich sein sollte. Na ja, erzähl mal dein Zeug, dann wird sich schon rausstellen, was dran richtig oder falsch ist. Ich kritisiere das, das traue ich mir zu. So geht es in der Demokratie und gerade eben gegen diese Rechtsradikalen, wie gesagt, dann auch immer gegen Linke, nicht zu. Stattdessen wird mit juristischen Verboten kalkuliert und insgesamt ist der Standpunkt ziemlich einig von rechts bis links. Eigentlich müsste man die überhaupt loswerden, verbieten, aus der Öffentlichkeit wegtun. Wenn dann mal ein Argument kommt, Wenn gegen die argumentiert wird, dann werden auf der Seite der Rechtsradikalen denen gegenüber eigentlich bloß mit einer Konfrontation gearbeitet. Die haben eigentlich gar keine Werte, und das belegt man damit, dass sie sich gegen all unseren, damit für gut erklärten, demokratischen Werte stellen. Also wir sind Kosmopoliten, die sind Nationalisten. Wir sind für Europa, die nicht. Wir sind für die NATO, wir sind für Bündnisse, die wenden sich da dagegen. Wir sind für internationalen Verkehr, die sind gegen das alles. Und bei Ausländern, naja, da sagt man nicht gleich, wir sind radikal dafür, aber wenigstens so wie die dagegen, das gehört sich doch nicht, da muss man doch zumindest differenzieren. Denen wird also ein anständiger, überhaupt eigentlich ein politischer Standpunkt, der der Würdigung bedarf, der der Kritik bedarf, eigentlich gleich bestritten. Es reicht, dass man sagt, die sind nicht demokratisch, also irrational, eben kontrarational. Andererseits werden die Warner vor dieser braunen Gefahr dann regelmäßig immer doch ziemlich geständig. Worin besteht denn die Gefahr? Was wird denn da angegeben? Naja, da heißt es, Vorsicht vor dem Charme einfacher Lösungen. Vorsicht vor diesen furchtbaren Vereinfachern, das Schlagwort kennt ja jeder, vor diesen Lösungen, die die Nazis da versprechen, die verführen die Jugend, die fällt da eventuell drauf rein. Härtere Strafen für Verbrecher, alles so, was so Rechtsradikale fordern. Naja, mehr Zucht und Ordnung an den Schulen, Gewerkschaften sind zu stark. Es braucht mehr Selbstbewusstsein gegenüber dem Ausland, gegenüber den USA. Da macht man sich Sorgen, da könnten die Leute drauf reinfallen. Bürger könnten das attraktiv finden. Das ist ein ziemlich, wenn man so will, schlechtes Urteil. Demokraten sind also das normale Volk, ist also offenbar empfänglich, wird für empfänglich gehalten, für rechte Argumente. Es heißt glatt, die könnten sie ja von anerkannten demokratischen Argumenten im Zweifelsfall nicht mal richtig unterscheiden. Also fällt man da ein Urteil über, naja, die alltägliche Gesinnung von Demokraten, die ordentlich wählen gehen, und sagt, naja, das Gemüt von Wählern, das ist ziemlich anfällig für solches Gedankengut. Damit dementiert man also die grundsätzliche Unvergleichbarkeit zwischen sich und denen, zwischen Demokratie und Rechtsradikalismus, Faschismus, dass die so völlig draußen vor wären. Dass demokratische Politik und die Standpunkte, die Demokraten so im Kopf haben, so überhaupt nichts zu tun hätten, überhaupt keinen Bezug hätten zu dem, was da als Rechtsradikalismus ausgegrenzt und disqualifiziert wird. So, deswegen gleich mal meine erste Behauptung. Es gibt keine richtige Kritik an Rechtsradikalismus, am Faschismus, sondern nur Ausgrenzung, weil eigentlich zwischen demokratischer Staatsräson und Faschisten viel zu viel Nähe ist, als dass man da einfach sich auf seine guten Argumente berufen, verlassen könnte und denen bloß ihre schlechten Fehler nachweisen müsste. Ich will das also in einem ersten Kapitel mal ein bisschen ausführen und erläutern. Das ist etwas ausführlicher und würdigt sowas wie, naja, wenn ich mal so sagen darf, die gemeinsame Gesinnungsbasis von Demokratie und Faschismus, die Gemeinsamkeiten, den Boden, aus dem der Faschismus erwächst, in der Politisierung von Bürgern, auch von demokratischen Bürgern. Das wäre mein erstes Kapitel. Ich sage schnell, was ich dann noch vortragen will, damit ungefähr ein Überblick besteht. Ich will als zweites Kapitel dann sagen, naja, und aus dieser Grundlage, aus dieser gewöhnlichen, alltäglichen, demokratischen Kritik, aus diesem Standpunkt bürgerlicher Unzufriedenheit in diesem Laden erwachsen radikale Konsequenzen der Faschisten. Also welcher Unterschied dann doch besteht, welchen Fortschritt die dann eigentlich machen, will dann in einem dritten Punkt das faschistische Weltbild und seine politische Praxis umreißen. Das habe ich gestellt unter den Titel eine fundamentale Krisendiagnose des Gemeinwesens und dessen gewaltsame Rettung als Auftrag. Will dann in einem vierten Kapitel behandeln, warum Faschisten in funktionierenden kapitalistischen Demokratien wie unsere eigentlich keine Chance haben und immerzu eine radikale, aber letztlich dann doch verhältnismäßig machtlose Minderheit bleiben. Dann mache ich auf jeden Fall mal, es ist ja schon gesagt worden, diskutiert werden, nachgefragt, kritisiert werden kann immer, aber dann mache ich eine Pause für Diskussion und will aber noch einen fünften Punkt anhängen, nämlich über den Antifaschismus als politisches Programm und dann schon sowas wie einen Fehler dieses Antifaschismus kennzeichnen. Also zu meinem ersten Kapitel, woraus die Faschisten hervorwachsen, also die gemeinsame Basis von Demokratie und Faschismus in der Politisierung der Bürger. Im demokratischen Alltag, das weiß man, da geht es auch jedem so, das kriegt er mit, nicht bloß am Stammtisch, sondern auch in Zeitungen und da nicht bloß in der Bildzeitung, sondern auch in gehobenen Blättern, ist ständig Kritik an der Tagesordnung, politische Unzufriedenheit unterwegs. Welche? Ich will drei Grundmuster nur aufspießen, die ich für symptomatisch, für sowas wie, naja, allgemeine Grundlagen der gängigen politischen Kritik halte und die als Fehler kennzeichnen. Das ist nämlich erstens, in aller Kritik ist immerzu ein Standpunkt unterwegs. Das ist die Kritik am Bürger im Namen des Staats. Machen wir mal ein langweiliges Quiz, von wem stammt welches Zitat? Also das eine Zitat heißt, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und das zweite Zitat heißt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage dich, was du für dein Land tun kannst. Ah ja, ich will kein großes Rätsel draus machen. Das zweite Zitat ist von der demokratischen Ikone John F. Kennedy. Und das erste ist von dem verteufelten Oberfaschisten Adolf Hitler. Dem Inhalt nach sind beide Zitate, so abstrakt wie sie hier gefasst sind, identisch. Was ist eigentlich der Inhalt? Denk nicht immer an dich, an deinen Nutzen, sondern denk an die Allgemeinheit, denk dran, wie du dem Gemeinwesen dienen kannst. Dieser Dienst steht höher als der Privatnutzen, den man daraus zieht. Das ist eigentlich ein gewöhnlicher, zentraler Punkt politischer Kritik, eben die Kritik des privaten Nutzens im Namen des Gemeinwesens. Das ist schon eigentümlich. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Privateigentum herrscht, wo also jeder in der Konkurrenz als Privatperson seinen Nutzen verfolgen darf, das Recht dazu hat, aber auch verfolgen muss. Wo also das auf sich selber schauen, das Schauen, wie komme ich zu dem Meinen, wie schaffe ich es, mich materiell zufriedenzustellen, was habe ich für Eigentum, was kann ich mit dem anstellen, wie stelle ich mich in der Konkurrenz, wo bin ich da überhaupt aufgestellt, mit was habe ich es da zu tun, wie komme ich als Privatperson da zurecht. Die Leute können gar nicht anders, als diesen Standpunkt einzunehmen. Sie kriegen dafür auch einen Umkreis von Rechte und dieser Umkreis von Rechten legt sie dann aufs Eigentum, also auf die materiellen Mittel, über die sie verfügen. Und das ist dann entweder Geld, mehr oder weniger Geld und je nachdem dann deswegen für die einen auch ein Umgang mit ausreichend Geld, für die anderen dann eher ein Zwang zum Arbeiten, damit sie Geld verdienen. All das ist der Inhalt dessen, was Privatnutzen verfolgen heißt. Und das ist ein Recht, das ist sozusagen der Gehalt der ganzen Eigentumsordnung. Das sind die Notwendigkeiten der Konkurrenz, denen jeder unterliegt. Und darin sind von Haus aus, das ist ja auch kein Geheimnis, lauter Gegensätze eingeschlossen, die am Privateigentum und an dem jeweiligen privaten Interesse, was da dran hängt, eben hängen. Naja, das Allereinfachste beim Kaufen und Verkaufen, da will der eine einen hohen Preis, da will der andere möglichst billige Ware. Da will der eine Geld verdienen, da will der andere möglichst wenig ausgeben. Das sind die Alltäglichkeiten. Da haben dann die einen, wenn man es mal auf die Seite des Arbeitens und Arbeitenlassens bezieht, da haben die einen im Eigentum die ökonomische Macht, nach ihren Berechnungen arbeiten zu lassen und die andere Seite muss bekanntlich ziemlich ohnmächtig sich darum bemühen, einen ordentlichen Lohn zu verdienen. Also all diese Gegensätze sind gar nicht zu vermeiden. Der Mensch hat also genug damit zu tun, sich mit den jeweils unterschiedlichen Privateigentumsmitteln eben in der Konkurrenz zu behaupten. Und genau in der Gesellschaft kriegt man jetzt laufend gesagt, stell deinen Privatmaterialismus zurück hin das große Ganze. Haltet euch zurück mit eurem Privatinteresse, denkt lieber dran, was ihr für die Gemeinschaft tun könnt. Das hat ja durchaus Konkretisierungen. Also in der Sozialpolitik, das ist ja so ein prominentes Beispiel. Da heißt es immer, naja, Sozialpolitik hat den Auftrag eigentlich, die muss das Besitzstanddenken zurückdrängen. Also nicht den wirklichen Besitz, sondern eigentlich die Ansprüche ausgerechnet derer, die gar keinen übermäßigen Besitz haben, die kein ordentliches Auskommen mehr haben, die deswegen auf staatlich geregelte Zuweisungen, also auf Rentenansprüche, die der Staat garantiert, aber auch regelt, auf Arbeitslosengeld und so weiter angewiesen sind. Wo der Staat diese Ansprüche praktisch regelt, also gar nichts der privaten Verzichtbereitschaft überlässt, da findet zugleich laufend die Agitation statt. Die Vollkaskomentalität, die ist da unterwegs, die muss man bekämpfen. Da sind Sozialschmarotzer, da machen sich welche in der Hängematte bequem. Die denken bloß an sich, ausgerechnet die Sozialfälle. da muss der Staat einschreiten. Und das ist nicht nur unten so. Also nicht, dass es heißt, da wird nur nach unten der kritisiert. Nein, jetzt ist ja aktuell, weil Krise ist, weil das Wachstum nicht mehr ordentlich funktioniert, ja, bekanntlich auch Kritik an den Reichen unterwegs. Und die werden des übertriebenen Privatmaterialismus eigentlich geziehen. Banker kassieren Boni, die ihnen nicht zustehen, weil sie versagt haben. Wo ist da die Verantwortung fürs große Ganze? Die denken doch bloß an sich. Auch die haben doch zu dienen, denn sonst kann das große Ganze unmöglich gelingen. Das ist gerade im Schwange. Dabei ist, sollte man meinen, das große Ganze doch nach der einen Seite bloß die Gesamtheit aller gegensätzlichen Privatinteressen, die sich da betätigen. Jetzt wird denen ihre gegensätzliche Betätigung zum Vorwurf gemacht und ein geschädigter Hörer ins Feld geführt. Eben das Gemeinwesen heißt, das kann unmöglich gelingen, wenn jeder alle erlaubten Gelegenheiten für sein Vorankommen ausnutzt. Als wären nicht die Möglichkeiten und Schranken für das, was einer vermag oder nicht vermag, was er mit seinem Privatinteresse überhaupt zustande bringt, die einen mehr, die anderen weniger, die anderen ziemlich viel Reichtum, die anderen immer nicht so übermäßig viel, als wäre das nicht schon mit der Eigentumsordnung und so weiter festgelegt und bestimmt. Diese Kritik macht einen Zweischritt. Erstens wird da gesagt, naja, Staat und Wirtschaft im Allgemeinen, das sind doch die Existenzgrundlagen von allen, die müssen doch in Ordnung sein, sonst geht nichts. Und zweitens, in einem zweiten Schritt wird gesagt, weil Staat und Wirtschaft die Existenzgrundlage von allen sind, genießen die auch Vorrang vor den Interessen, die dadurch bedient werden sollen. Gemeine eben vor Eigennutz. Staat und Wirtschaft haben Vorrang vor dem Wohl jedes Einzelnen, eben weil sie Bedingung des Wohls für jeden Einzelnen sind. Darin steckt eigentlich selbst schon die Entlarvung einer Unwahrheit. Denn was ist denn das dann für eine gemeinschaftliche Existenzgrundlage, bei der alle zurückstecken müssen, damit sie funktioniert und damit alle was davon haben? Ich will nur den Finger auf diesen Widerspruch legen. Dann kann also diese Existenzgrundlage, die da behauptet ist, davon hängen alle im positiven Sinn ab, dessen wegen müssen sie sich einschränken. Naja, dann kann doch diese Existenzgrundlage also nicht zum Nutzen aller eingerichtet sein. Wenn der Satz stimmt, dass wenn Staat und Wirtschaft scheitern, für alle nichts drin ist, dass deswegen dann alle möglichen Ansprüche dahinter zurückzustehen haben, dann ist das eben ein Bekenntnis dazu, dass der Erfolg von Staat und Wirtschaft nicht identisch ist mit dem Nutzen eigentlich der Mehrheit. Sonst stünden ja der Einzelne und die Allgemeinheit wirklich nicht in einem Gegensatz, wo es immer heißt, das eine soll man beschränken, damit das andere aufblüht. Das ist also ein Bekenntnis dazu, dass es die beschworene, wahre Gemeinschaftlichkeit, mal im emphatischen Sinn genommen, wo sich der Einzelne mit seinen Interessen drin aufgehoben sehen kann, so gar nicht gibt, dass Staat und Wirtschaft das nicht sind, als was sie da beschworen werden. Genau darauf wird man aber verpflichtet, und soll mit seiner privaten Interessensverfolgung dahinter zurückstehen. Man soll sich also ausgerechnet die Unterordnung seines Interesses unter dieses Höhere, unter das Gedeihen von Staat und Wirtschaft einleuchten lassen. Man soll also nicht diese Sorte Gemeinwesen kritisieren, sondern seine eigenen privateigentümermäßigen Ansprüche, die eben sich beschränkt, zurückgestellt, freiwillig einsortiert und korrigiert und relativiert gehören. Diese Kritik verlangt also, von den Konkurrenzinteressen, auf denen der Laden eigentlich beruht, die sich in ihm laufend betätigen, deren ideelle Verpflichtung auf Selbstbeschränkung im Namen des großen Ganzen. Und das ist, das habe ich ja schon angedeutet, eigentlich die Begleitmusik, die kritische, alltägliche, öffentliche und private Begleitmusik, kritische Begleitmusik zu dem, was an praktischen Einschränkungen der Staat für notwendig hält und beschließt. Dazu ergeht ständig der Aufruf, alle hätten sich gefälligst, durch Selbstbeschränkung dem Gemeinwohl zu dienen. Und das bedeutet dann, das ist auch kein Geheimnis, für die verschiedenen Abteilungen der Gesellschaft allerdings was ziemlich Verschiedenes. Für die Wirtschaft, die Wirtschaftsagenten, die bekanntlich ziemliche Freiheit zum Geldvermehren genießen, bedeutet es selbstverständlich was anderes als für die Mehrheit, die sich ja ohnehin laufend materiell beschränkt sieht. Soweit der erste Punkt, also Kritik der Bürger im Namen des Staates, im Namen des großen Ganzen. Kritik des Privatmaterialismus im Namen eben des großen Ganzen. Der zweite alltägliche Standpunkt, das zweite große Argument alltäglicher Politisierung klingt wie das Gegenteil. Das ist die ständig unterwegs befindliche Kritik an der Politik, an der Regierung im Namen des Volks. Es ist Allgemeingut, steht ja sogar in der Verfassung, die Regierung hat dem Volk zu dienen, den Nutzen des Volks zu mehren. Und im Lichte dieses Rechts der Untertanen werden die, die da regieren, laufend mit Kritik überzogen und kritisieren sich ja auch wechselseitig, nämlich von dem Standpunkt aus, wenn gut regiert wird, dann kriegt jeder, was ihm zusteht. Umgekehrt, wenn Unzufriedenheit herrscht, weil man nicht zu dem kommt, was man für rechtens hält, für sich reklamiert, dann ist offenbar nicht gut regiert worden. Das ist erstens schon wieder eine Lüge über Politik, nämlich dass die überhaupt ihrer elementaren Bestimmung dazu da wäre, Interessen aller zu bedienen. Zweitens ist es aber auch ein ziemliches, blamables Urteil über Interessen, weil die überhaupt gleich nur so ins Feld geführt werden, wie man sie für anerkannt und berechtigt hält, wie man also meint, dass man sich überhaupt gegen oben auf sie berufen kann. Und drittens ist diese Kritik saumäßig affirmativ, weil jede Unzufriedenheit wird unmittelbar zum Antrag an besseres Regieren, zu einer besseren Ausübung der Macht, also Kritik, gerät er eigentlich zum laufenden Antrag an die Mächtigen, an die, die da die Verantwortung haben. Sie sollten ihre Macht besser gebrauchen. Dieser Anspruch auf gutes Regieren, der führt eigentlich nie mehr dahin zu dem einfachen Standpunkt, na, ich mache doch meine Interessen nicht von denen abhängig, von deren Entscheidungen, sondern es ist genau umgekehrt, weil man diese Abhängigkeit der eigenen Interessen als selbstverständlich unterschreibt, ruft man ständig nach besserem Regieren, appelliert man ständig an die, denen man die Entscheidung über die eigenen Interessen überantwortet hat. Die sollten dann die Verantwortung aber auch ordentlich wahrnehmen. Dazu noch ein inhaltlicher Hinweis, was ist eigentlich der Auftrag, die Verantwortung derer, an die man da appelliert. Es ist überhaupt keine Wahrheit, dass alle Schäden, die man so tagtäglich erlebt, immerzu das Produkt schlechten Regierens wären. Im Gegenteil, die laufenden Beschädigungen der eigenen materiellen Erwartungen, mit der die Mehrheit ja ständig zu tun hat, sind erstens das Resultat, das habe ich ja andeuten wollen, der Konkurrenzgegensätze, eben davon, dass sich das Privateigentum den Lebensprozess der Gesellschaft zunutze gemacht hat, unterworfen hat. Das Leben aller ist in Dienst genommen, vom Geld abhängig gemacht, vom Geld verdienen, also abhängig gemacht vom Dienst am Wachstum der Wirtschaft, also des Kapitals. Deswegen kommt auch die vom Lohneinkommen abhängige Mannschaft nie so zufriedenstellend voran. Dass Leute mit viel Arbeit dann doch relativ arm bleiben, dass sie nie so reich werden, dass sie die Arbeit einstellen können, dass sie also laufend materielle Gründe für Unzufriedenheit zuhauf haben, dass sie von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Und was heißt schon bedroht? Laufend in sie hineinfallen, weil mit ihnen kalkuliert wird, und weil sie von diesen Kalkulationen abhängig sind. Das ist kein Fall von schlechtem Regieren, von Misswirtschaft, sondern das ist notwendige Konsequenz dieser Wirtschaftsweise. All diese Schädigungen sind im Programm der Klassengesellschaft eingeschlossen. Und der Staat, also die Politik, ist ja überhaupt nicht dazu da, und hat überhaupt nicht die Verantwortung, ausgerechnet das zu korrigieren, das grundsätzlich irgendwie abzuschaffen, zu ändern. Im Gegenteil, die Politik richtet ja das ganze Regieren darauf aus, diese Gesellschaft, also diese Konkurrenzgesellschaft, dieses kapitalistische Getriebe, von dessen Erfolgen auch der Staat lebt und die er will, also zu organisieren, zu beaufsichtigen, die Gegensätze zu kontrollieren, aber alles andere, als sie aus der Welt zu schaffen. Aber die Kritik, die alltäglich unterwegs ist, also an der Politik im Namen des Volks, des einfachen Mannes, die nimmt alle Schäden, also alles, was man als solchen Schaden identifiziert, als Ausdruck und Folge schlechten Regierens. Damit liegt also erstens ein falsches Urteil über die gesellschaftlichen Gegensätze vor. Nur an der Gewerkschaft und an den alltäglichen Beschwerden von Arbeitslosen, wenn sie entlassen werden, von Arbeitern, die mit ihrem Lohn unzufrieden sind, wo sie sagen, der Betrieb läuft nicht gut, also auch meine Sache nicht. Dann kommt immer das Argument Missmanagement. Das ist der Vorwurf, nicht wahrgenommene Verantwortung der Geschäftswelt. Wenn Manager ihr Geschäft verstünden, dann stünde man besser da, dann wären die Schäden, zumindest die schlimmsten, vermieden. Dabei erfahren Sie gerade, wie Management, wie brutal auch Management geht, dass Sie als Arbeitskräfte eben Manövriermasse sind von Geschäftsrechnungen, auf die Sie gar keinen Einfluss haben. Wenn man also einmal den Standpunkt festhalten tät, ja, so rechnet das Kapital, so geht Management, dann täten Sie vielleicht auch ziemlich schnell merken, dass was anders als sich dagegen zu wehren gar keinen Erfolg verspricht, dass man sich also gegen diese Abhängigkeit zur Wehr setzen müsste, aber nicht mit dem Ruf nach besserem Management eigentlich doch bloß die Abhängigkeit seiner eigenen Berechnungen von denen des Managements zu Protokoll gibt. Zweitens ist es ein falsches Urteil über Politik, wenn man die Unfähigkeit der Regierenden, deren Verantwortungslosigkeit, die Ungerechtigkeit und so weiter, den Verstoß gegen deren eigenen Auftrag, den man ihnen da zuschreibt, bemängelt. Auf diese Weise drücken Leute, deren Schaden zum Programm gehört, ihren festen Glauben aus, dass der Schaden eigentlich nicht sein müsste. An der Ordnung liegt's nicht, sondern an deren schlechten Verwaltern. Wenn die da oben ihre Pflicht täten, ja, dann käme jeder besser zurecht, dann käme jeder zu dem Seinen. Was jedem dann zustehen soll, zu was man dann käme, das ist dann, wie gesagt, auch ziemlich bescheiden. Das anerkennt dann alle Unterschiede. Naja, was dem Kapital, was den Banken zusteht, was die zu tun hätten, was die Pflichten der Regierung sind, aber auch dann deren Rechte. Nie verwechselt da eigentlich einer den Lohnarbeiter mit dem Banker. Jedem das Seine heißt eben, was ihm gebührt, was ihn in seinem Stand, in seiner Profession, nach seiner Stellung eben in dieser Konkurrenzgesellschaft gebührt. Dass Banker Millionen kriegen, das ist noch dem Letzten klar, der jetzt schreit, aber den soll man mal an die Boni gehen. Dass der Lohnarbeiter bloß seins kriegt, also irgend sowas, was anständiger Lohn heißt, der mit dem, was Banker zusteht, nichts zu tun hat, das ist klar. Aber dass ein Lohnarbeiter nicht 2% mehr kriegen soll, dass er so oft rausfliegt, heißt es, das müsste doch nicht sein. Also da rechnet man, und zwar sehr bescheiden und sehr realistisch in Bezug auf die gültigen gesellschaftlichen Unterschiede. Da rechnet man also auf das einem Zustehende gegenüber den obersten Instanzen, die einem das zuweisen, und anerkennt dabei alle in der Klassengesellschaft gültigen Maßstäbe, was wer verdient, wer welche Pflicht hat. Also jedem das Seine, was so wie der allgemeine Aufruf von mir ja auch so charakterisiert, ja, jeder soll seine Privatinteressen gefälligst fürs Allgemeine beschränken. Das akzeptiert dann oben und unten, arm und reich, Macht und Ohnmacht, aber auf der Grundlage heißt es dann, soll jedem zuteil werden, worauf er eben als solcher, oben, unten, arm oder reich, mächtig oder ohnmächtig, Lohnarbeiter oder Bankier, eben nach diesen Vorstellungen ein Anrecht hat. Alle Unzufriedenheit wird also da zurückgebogen in einen Antrag an die Regierenden. Und das ist eben nur die andere Seite des ersten Punkts, den ich da aufgegriffen habe, der ersten Generalkritik: Bürger, tut eure Pflicht, sucht nicht immer euren Vorteil. Als solcher pflichtbewusster Bürger, da hat man dann auch ein Anrecht drauf, dass die anderen ihre Pflicht tun und insbesondere die Regierenden, die Amtsträger, die Inhaber der Macht. Der ganze organisierte Kapitalismus und der ihn organisierende Staat wird da also mit der Moral der Pflichterfüllung, der dienenden Verantwortung kritisiert. Und das ist ein Riesenglaube, der sich da ausdrückt an dieser Ordnung, angesichts der Erfahrungen, die man macht, von lauter schlechten Ergebnissen. Wenn einer so kritisiert, dann hat er also sein Interesse schon untergeordnet. Dann beruft er sich deswegen auch darauf, dass er sich so untergeordnet hat. Er beruft sich darauf, dass er selbstverständlich anerkennt, dass oben entschieden wird. Und bezieht daraus sein Anrecht auf Kritik. Was er dann von der Politik immerzu verlangt, ist dann auch gar nicht mehr sein Nutzen. Das kennt eigentlich jeder, diesen gehässigen Übergang. Und das ist der Übergang der Gerechtigkeit. Nämlich, er verlangt ordentliches Regieren und das heißt dann die Politik und soll ihre Pflicht tun. Und das, was er dann eigentlich hauptsächlich vermisst, ist, dass die Politik die anderen so einschränkt, wie er meint, dass es sich gehört. Ja, er tut ja seine Pflichten, aber alle anderen nicht. Da müsste der Staat mal dafür sorgen. Er wirft der Politik also regelmäßig vor, dass sie bei anderen das große Ganze nicht ordentlich durchsetzt und dass man deshalb so schlecht wegkommt. Nehmen wir mal jetzt das prominenteste Beispiel wieder, diese Bankmanager. Da ist klar, das wird auch öffentlich ausgedrückt, das wird im Steuerzahlerargument, in dem, na, die einen legen sich krumm, die anderen leisten nichts, aber scheffeln die Milliarden und vergeigen dann noch das, was andere erarbeitet haben. Wir beschränken uns, die sind Gierlappen und leisten nichts dafür und wir müssen dafür die Zeche zahlen. Das ist unterwegs. Banken, klar, die braucht's, aber Bankmanager, die ihr Geschäft vergeigt haben, die soll der Staat auch mal persönlich, materiell, natürlich im Rahmen zur Rechenschaft ziehen. Schlimmer ist, und meistens richtet sich diese Gerechtigkeitskritik ja gegen seinesgleichen. Da wird sie dann ziemlich eklig. So ausgerechnet den Sozialfällen, so denen, denen es gerade wirklich nicht übermäßig geht, zu denen man übrigens demnächst dann auch selber gehören kann, das auch weiß, denen soll der Staat dann nicht immer zu viel zukommen lassen, da entdeckt man eben die, die sich ungerechtfertigt ein Nest machen. So fallen dann Kritik am Privatmaterialismus der Bürger vom Standpunkt des Gemeinwesens und Kritik an der Politik vom Standpunkt des Volks eigentlich in eins zusammen. Der Rechtschaffene, der Pflichtbewusste, der Bürger, der die von oben im aufgenötigten Beschränkungen im Prinzip einzieht und hinnimmt, beruft sich darauf und ruft die zur Verantwortung und verlangt, Der Staat soll gefälligst alle, also vor allem andere, in die Pflicht nehmen. Dieser Standpunkt, dass man selber ja seine Pflichten erfüllt, also auch Rechte hat, dass man Einschränkungen hinnimmt, also auch berechtigt ist, die Beschränkungen anderer zu verlangen, der wird überhaupt prinzipiell in Sachen Ausländer. Das ist ein dritter Punkt, den ich noch kritisieren will, dann komme ich zu meinem angegebenen zweiten Punkt, wie entstehen daraus eigentlich faschistisches Gedankengut, was ist da der Fortschritt? Also die Kritik am Ausländer vom Standpunkt der nationalen Gemeinschaft. Ausländer haben im Staat einen rechtlichen Sonderstatus. Die gehören nicht automatisch von Staats wegen zum Kollektiv von Bürgern, die die gewöhnlichen Rechte und Pflichten einer staatlich kommandierten und national organisierten Gesellschaft genießen. Die sind erstmal staatlich, richtig rechtlich ausgegrenzt, werden also nicht wie das eigene Volk als quasi natürlich von Haus aus diesem Staatswegen zugehörig behandelt. Sie werden dann aber, und ja auch nicht zu knapp, nach Staatsberechnungen und nach Wirtschaftsbedürfnissen durchaus zugelassen, eingemeindet oder dauerhaft mit den dafür notwendigen Rechten ausgestattet. Von diesem staatlich definierten Sonderstatus von Ausländern geht die politisierte Kritik aus und bestreitet denen zunächst mal ziemlich prinzipiell ein gleiches Anrecht, sich bei uns überhaupt so wie gewöhnlich zu tummeln. Und verlangt vom Staat diesen Unterschied, die sind doch ausgegrenzt, gefälligst dem auch gebührend Rechnung zu tragen. Von daher ist in Sachen Ausländer immerzu und ziemlich radikal der Verdacht unterwegs, denen räumt der Staat auf jeden Fall zu viel ein, schon damit, dass er sie überhaupt hereinlässt, so massenhaft. Da sind zu viele, die wollen da zu uns. Die werden eben wie Anspruchssteller genommen. Denen wird eigentlich richtig generell eine ihnen nicht zustehende Anspruchsmentalität zugesprochen, schon damit, dass sie überhaupt hier sind. Auch da nur ein Hinweis. Ist klar, nein, das sind natürlich nicht alle, nicht die Ausländer, die zur Elite gehören, die Kulturschaffenden, die, wisst ihr schon, Dirigenten, sonstiges, die Reichen. Nein, ausgerechnet die Nicht-Arrivierten, die Armen, die alltäglichen paar Millionen Ausländer im Land, so viele sind es ja inzwischen, die eigentlich so ziemlich genauso wie der durchschnittsdeutsche lohnarbeitende beschäftigte Mensch ihr Leben fristen, mehrheitlich sogar schlechter in den unteren Etagen der Gesellschaft angesiedelt sind. Also ziemlich mies gestellt sind, an die wird die prinzipielle Kritik angetragen, naja, ob die hier hingehören. Bei denen wird also ihr Dasein in diesem Land wie eine einzige Belastung von uns allen gedeutet, Der berechnende staatliche Umgang mit denen und die Folgen davon, das wird denen dann als deren Berechnung angekreidet, die sich gegen einen selber richtet. Die nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg, die klauen das Sozialgeld, die Kinder verderben den Schulunterricht, die nehmen den Wohnraum weg, die verschandeln ganze Stadtviertel und die sind massenhaft kriminell. Das sind lauter Bebilderungen, da fragt man doch nicht danach, stimmt das, was stimmt daran, warum, wenn was daran stimmt, ist das so? Wie sind diese Menschen gestellt, warum werden die kriminell und so weiter, sind eigentlich alles lauter Bebilderungen eines einzigen Arguments, das sind nicht wir, die gehören nicht hierher. Da schließen sich also Bürger zu einer quasi automatischen nationalen Gemeinschaft zusammen, aus der die letztlich ziemlich naturgemäß dann im Zweifelsfall, wenn man gehässig wird, auch qua ihrer Natur rausgehören. Dieses zum Elementarbestand politischer Kritik gehörige Urteil macht also den staatlichen Umgang, die Ausgrenzung, die der Staat erstmal im Prinzip trifft, von der er dann lauter Ausnahmen macht, an denen fest, als deren na quasi Volkscharakter. Da wird also nicht der gleiche staatliche Umgang mit denen wie mit einem selber kritisiert. Da kommt nicht die gleiche soziale Lage in den Blick, sondern umgekehrt, man begreift glatt, wenn man so argumentiert, die eigenen Umstände, sein Dasein in diesem Staat, wie man dargestellt ist, als ein Privileg, das nur einem selber als Deutscher zusteht. Da wird also der rechtschaffende Bürger richtig fordert nämlich immer zu oder nimmt seinen Ausgangspunkt von der selbstverständlichen Forderung nach Ausschluss. Ausschluss fremder Vorsicht, denen hierzulande Rechte, gleiche Rechte wie Deutschen zuzugestehen. Bis hierher, damit bin ich mit dem ersten größeren Punkt fertig, sind Demokraten und Faschisten absolut identisch. Diese Sorte Politisierung, also diese zentralen Kritikpunkte, mit denen sich die alltägliche Unzufriedenheit vorträgt, die sind der Boden, aus dem die radikale, rechte politische Unzufriedenheit herauswächst. Das ist die Grundlage, von der aus die Rechtsradikalen dann eine ziemlich radikale Kritik an der Demokratie formulieren. Also ich bin damit beim zweiten Punkt, nämlich die radikale Konsequenz der Faschisten aus dieser Kritik. Faschisten nehmen all die kritischen Forderungen nach gutem Regieren, nach Ein- und Unterordnung der Bürger und ihrer Konkurrenzinteressen unter den Staat, nach Beschränkung in Dienst am großen Ganzen, nach der Sortierung in wir sind wir, das andere sind die Ausländer, nehmen sie ernster als die Demokraten. Ernster in welchem Sinn? Sie vermissen deren prinzipielle, ordentliche Verwirklichung in den demokratischen Verhältnissen. Sie wenden also diese Kritik, die laufend unterwegs ist, gegen die demokratisch verfasste Herrschaft selber. Das heißt, sie trauen den Regierenden grundsätzlich nicht zu, dass sie überhaupt im Sinne dieser Imperative regieren. Und sie wissen dafür auch einen elementaren Grund. Ihre politische Unzufriedenheit richtet sich nämlich im Ausgangspunkt auf die Weise, wie in der Demokratie diese gängige volkstümliche Kritik, die ich da gekennzeichnet habe, im Hin und Her der politischen Konkurrenz unterwegs ist. Sie verurteilen den demokratischen Konkurrenzkampf, wo einer ja dem anderen schlechtes Regieren vorwirft, wo das Volk sich laufend beschwert, wo aber auch die politischen Konkurrenten nicht mit Vorwürfen gegeneinander geizen, wo die sich wechselseitig vorwerfen, hier muss gut regiert werden, dann gibt es auch keine Unzufriedenheit. Wenn es Unzufriedenheit gibt, dann liegt das an euch, also denen, die regieren. Wo demokratische Machtanwärter sich ja wirklich die schlimmsten Sachen an den Kopf werfen. Also die Merkel oder sonst wer ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Das sagen, naja, politische Konkurrenten. Da wird Politikern vorgeworfen, sie regieren einfach so schlecht, dass das Gemeinwesen nicht vorankommt. Sie sorgen nicht für die notwendigen Einschnitte, sie regieren nicht richtig fürs Ganze, sondern verfolgen bloß parteiliche Machtinteressen. Statt Verantwortung wollen sie persönliche Macht. Der Westerwelle sieht in der Bankenrettung des Staats glatt den Sozialismus dräuen und so weiter und so fort. Und dann wird hinterher womöglich sogar gemeinsam eine Koalition gemacht und zwar streitend, aber im Prinzip friedlich-schiedlich, also nicht feindselig, sondern konkurrierend weiterregiert. In der demokratischen Konkurrenz sind all diese Kritikpunkte, die also durchaus radikal vorgetragen werden, eigentlich die Begleitmusik eines Streits ums Regieren, bei dem sich die da streiten und konkurrieren, im Prinzip einig sind, dass da schon die Politik ihren Gang geht, die sich also auch einig sind, wie sie im Prinzip zu gehen hat und die sich deswegen auch so, gerade deswegen, so radikal streiten und streiten können, weil sie sich darauf verlassen, dass diese Argumente erstens zählen, zweitens aber nicht als genereller Einwand, sondern als Ausweis, dass sie es versprechen, besser zu machen als die anderen. Faschisten nehmen das genau umgekehrt. Die halten diesen Konkurrenzkampf, diese Verwendung der Kritik, hier wird nicht ordentlich regiert, dass sich die verschiedenen Punkte alle zusammenfassen. Dieser alltägliche Vorwurf, der in der Konkurrenz der Demokraten ständig seine Rolle spielt, die halten diesen Konkurrenzkampf für einen Verrat am Inhalt dieser Vorwürfe und an dem Auftrag, zu dem sich die Regierenden damit doch verpflichtet hätten. Also die werfen sich wechselseitig vor, ihr könnt nicht oder wollt nicht ordentlich regieren. Ihr vergeigt Deutschland, ihr schädigt das deutsche Volk, ihr sorgt nicht für Deutschlands Sicherheit und Wohlergehen und so weiter und so fort. Ja, das werfen sie sich vor und dann arrangieren sie sich. Dann machen sie ungefähr dasselbe hinterher weiter und schließen auch noch Koalitionen. Also, sagen die Rechtsradikalen, dann wollen sie ja gar nichts anderes. Und das heißt, dann meinen sie es also nicht ernst mit dem Andersmachen, wo es doch drauf ankäme. Entweder oder. Wenn man die Kritik ernst nimmt und darum sagen solche, geht es doch, dann braucht es eine politische Umkehr. Und wenn die das dann nicht machen, dann ist das alles verantwortungsloses Geschwätz. Das ist also der erste entscheidende Unterschied zwischen demokratischer Kritik und Rechten. Die Rechten, also diese rechtsradikalen Faschisten, nehmen die öffentliche, von allen geteilte Kritik nicht wie Wahlbürger, die wissen und sich damit zufrieden geben, naja, so schlimm steht's nicht ums Land. Wenn die sagen, der eine ist ein Sicherheitsrisiko, der vergeigt Deutschland, dann ist das Wahlkampf, da sagt man das halt so. Die wollen und sollen ruhig so weiter regieren. Ich wähle halt den aus, den ich dabei am glaubwürdigsten finde, dem ich das am besten zutraue. Die gehen also davon aus, dass die Politik im Prinzip schon von allen, den von allen Parteien befürworteten Gang geht und dass man deswegen denen das Regieren auch überlassen kann. Faschisten sehen das genau umgekehrt. Die meinen, es geht darum, mit dieser Kritik am Regieren, an der Nationalvergessenheit der Politiker, an deren Unfähigkeit und Unwillen, überhaupt das Richtige zu machen, die Kritik umzusetzen, damit ernst zu machen, also das, was die im Munde führen, überhaupt erst praktisch durchzusetzen. Die stehen deswegen dann auf dem Standpunkt, ja, ja, das stimmt. Die Regierenden sind wirklich ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Die können und wollen gar nicht wirklich durchgreifen. Die denken bloß an sich und an ihre Posten. Die wollen wirklich bloß Diäten. Die sitzen bloß im Parlament und schwätzen, statt dass sie dem Land dienen. Und dann lässt man sie an die Macht und dann arrangieren sie sich und bedienen sich laufend an der. Also Faschisten radikalisieren in diesem Sinn die falsche Unzufriedenheit an den Regierenden, den Vorwurf falschen Regierens, und wenden den entschieden gegen die demokratische Politik und die demokratischen Politiker und deren Weise, um die Ausübung der Macht zu konkurrieren. Weil sie also den Inhalt, mit dem demokratische Konkurrenz stattfindet, bitter ernst nehmen, die Argumente, den Standpunkt, von dem aus Demokraten für sich werben, ernst nehmen und nicht befriedigt sehen. Deswegen finden sie den demokratischen Machtkampf unglaubwürdig und zweitens, sie finden ihn schädlich. Also sie werfen den Regierenden vor und entdecken das auch in all deren Aufführungsweisen, die würden dem Privatmaterialismus immer zu viel Avancen machen, statt ihn wie nötig zu beschränken, ihn konsequent zurückzuweisen und wirklich jeden auf seinen Dienst am Ganzen auch festzulegen. Also die halten den gängigen Vorwurf bei jeder Wahl für die Wahrheit, naja, in der Wahl, da biedern sich Politiker an falsche Wünsche und Ansprüche an, von unten, statt auf die Staatsnotwendigkeiten zu achten. Dann gibt's wieder für die Falschen was, Wahlgeschenke werden verteilt, dabei kann sich der Staat das gar nicht leisten. Das nehmen sie bitter ernst und verlassen sich nicht darauf, dass demokratische Politiker schon zu unterscheiden wissen zwischen dem, was sie wahlversprechensmäßig so von sich geben und dem, wie sie praktisch regieren. Umgekehrt denken sich das Faschisten, nämlich erstens, da liefert sich die Politik wirklich dem Privatmaterialismus aus, partikularen Interessen, statt die auf das notwendige Maß zurückzuschneiden. Und sie werfen dann umgekehrt wiederum den demokratischen Parteien vor, dass sie den Privatmaterialismus nicht bloß lauter Konditionen machen, sondern dass sie die dann ja auch gar nicht wirklich befriedigen können und wollen und dass das schon wieder staatsschädlich ist. Weil da produzieren die ja bloß Enttäuschung und Misstrauen in die Politik, statt dass sie den Bürger bei dem nehmen, was die doch eigentlich als gute Bürger sind, nämlich ein verzichtsbereites Volk. Drittens lassen sie, also diese Kritiker der Demokratie, lassen sie den demokratischen Staatsführungen ihre Entschuldigungstour nicht durchgehen. Also Regierungen, die haben ja immer zwei Wege. Wenn sie die nationale Lage als zufriedenstellend betrachten, dann sagen sie, na, das haben wir gemacht. Das ist Leistung unserer Politik. Und wenn das Ergebnis nach ihrem Geschmack oder nach allgemeinem Geschmack nicht zufriedenstellend ist, dann heißt, da haben wir nichts machen können. Für alles, was politisch als Erfolg gilt, da ist die Macht der Politik zuständig. Für alles, was für schlecht gilt, da war die Regierung ohnmächtig. Das lag am Weltmarkt, an der Globalisierung, die zwingt uns dann was auf. Da ist die internationale Lage schwierig. Da ist das Ausland schuld. Die nationale Opposition bremst und so weiter und so fort. Das lassen diese faschistischen Kritiker nicht durchgehen. Stehen auf dem Standpunkt, die oberste Gewalt darf sich doch nicht aus der Verantwortung stehlen und sich für ohnmächtig erklären. Es ist unehrlich für Politiker, sich hinter Sachzwänge zu verstecken. Es stimmt ja einerseits, diese Selbstdarstellung der Regierenden ist ja wirklich nichts als eine verlogene Tour. Kritik an den negativen Wirkungen der Politik mundtot zu machen. Schließlich ist alles, was die herbeiregieren, auch Werk ihrer politischen Berechnung. Die meinen schon, dass sie mit der Politik, für die sie die Verantwortung zurückweisen, dass damit die Nation am besten vorankommt, setzen auch dafür ihre Macht ein. Also die gehorchen ja wirklich keineswegs ihren eigentlichen Absichten entgegenstehenden irgendwelchen Sachzwängen, denen sie nicht auskommen. Wenn sie auf Globalisierungszwänge verweisen, naja, das ist dann schon die Auskunft, Deutschland fährt mit der Internationalisierung des Kapitals gut. Wir setzen drauf, das stärkt unseren nationalen Reichtum und dient unserer Macht. Und so weiter. Die faschistischen Kritiker nehmen das genau anders herum. Die meinen, die unterwerfen sich ja wirklich unerträglichen Sachzwängen, also anderen Interessen als denen der eigenen Macht. Wer denn sonst, wenn nicht die, hat die Macht, muss sie also auch einsetzen, ist da der Standpunkt. Deren entschuldigende Berufung auf diese Sachzwänge verstehen sie also deswegen als Ausweis von deren Unentschlossenheit, statt dass sie die Macht gebührend einsetzen. Da wird nicht entschieden genug regiert, da fehlt es an Durchgreifen. Rechtsradikale sind also so gesehen nach drei Seiten hin radikale Idealisten der Politik. Und Idealismus, ja, das klingt so fein, das ist hier gleichbedeutend mit einem radikalen Anspruch, was sich für eine ordentliche, anständige Staatsmacht gehört und was die vermag. Also sie sind erstens Idealisten des guten Regierens. Also wenn die Führung echte Verantwortung zeigt, dann kriegt jeder das Seine, das was er auch verdient hat, dann kommt damit auch das Ganze voran. Sie sind zweitens Idealisten einer nationalen Harmonie. Also das heißt der Harmonie einer Klassengesellschaft, in der sie meinen, dass der Privategoismus aufs Ganze verpflichtet wird und wenn nur alle zu ihrem Dienst am großen Ganzen hinregiert werden und gezwungen werden, die notwendigen Opfer zu bringen, die die Gemeinschaft also erfordert und verlangen kann, na dann geht auch das Gemeinwesen in Ordnung, dann herrscht Harmonie zwischen oben und unten, dann sind die ganzen Gegensätze und Klassenunterschiede gleichgültig, weil sich alle in diesem Gemeinwesen ordentlich aufgehoben sehen. Also das sind wirklich Radikalisten des Widerspruchs, wenn jeder von seinem Nutzen Abstand nimmt, mit Blick auf das Allgemeine, dann haben alle, nämlich im Staat und wegen ihm auch das Beste davon. Und sie sind drittens Idealisten der Macht. Die Staatsmacht muss und kann, wenn sie nur will, ist ihre Auffassung, ihre Ziele durchsetzen. Die muss sich nur rücksichtslos genug stark dafür machen. Und das ist ihr Auftrag. Und das alles vermissen sie in der Demokratie und werfen, naja, ausgerechnet der vor, sie sei ein schwacher Staat, da regiere eine pflichtvergessene, bloß privaten Interessen verpflichtete Staatsführung. Also sie machen richtig der Staatsform, der Art, wie hier regiert wird, den Vorwurf, da würde der nationale Zusammenhalt geschwächt. Und damit wird dann die Selbstbehauptung der Nation untergraben. Und dafür haben sie dann lauter Bebilderungen, was hier den Bürgern ungerechtfertigterweise an Freiheiten konzediert wird, wie sich die Politiker pflichtvergessen aufführen, wie das Ausland sich uns gegenüber aufführt. Deswegen gehen sie dann auch auf die Straße. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass man die Harmonie überhaupt erst erzwingen muss, weil das die demokratische Politik immerzu vergeigt, dass sie sich dafür stark machen müssen. Also sie vertreten wirklich das Programm, man muss gewaltsam Harmonie stiften. Ein schöner Hinweis übrigens, dass der politische Idealismus einer Gemeinschaft, eines Staats, in dem sich alle mit ihren berechtigten Interessen aufgehoben sehen können, wenn sie sich für den stark machen, dass eigentlich dieser Idealismus ziemlich auf Gewalt hinausläuft. Die Politik soll von allen gesellschaftlichen Ständen den Dienst am Gemeinwesen erzwingen, damit der Staat floriert eben und jeder zu dem Seinen kommt und natürlich für jeden Stand was Verschiedenes. Also das heißt, programmatisch für die große Mehrheit der Lohnabhängigen Arbeit und Brot, war bekanntlich der Hitlerspruch. Das heißt, im NPD-Programm, ja, heißt das entsprechende, für unverschuldete Not braucht es natürlich die Solidarität der Gemeinschaft mit ihren Mitgliedern, aber eine Politik nach dem Traumbild des totalen Wohlfahrtsstaats ist unsozial, überlastet das Gemeinwesen. Es könnte übrigens schon wieder von heutigen Sozialpolitikern stammen. Dass es Leuten Wunder wie gut gehen soll, versprechen die also wirklich nicht. Sondern was sie, und zwar ziemlich radikal, fordern, ist eigentlich, dass die Leute als Arbeitskräfte in Dienst genommen werden sollen, wie es immer so schön heißt, ehrlich, also bescheiden arbeiten sollen. Und was sie da versprechen, ist also mit Arbeit und Brot und mit der Sozialstaat muss aufpassen, dass er sich nicht überlastet. Das ist eigentlich viel Arbeit und wenig Geld. Aber dieser Dienst, der soll dann auch möglich sein. Sonst nimmt der Staat Schaden. Was verlangen Sie auf der anderen Seite vom Kapital? Auch das soll ja zum Dienst an der Nation verpflichtet werden. Klar, wodurch dient diese Mannschaft der Nation? Na ja, die soll schon florieren. Faschisten sind keine Kritiker des Profits als solchem, aber die Profitrechnung soll, das verlangen sie schon, nicht als Hindernis der Anwendung von Arbeit sich niederschlagen. Sie soll sich als Mittel für den tätigen Einsatz des Volks erweisen. Und wenn sie zum Hindernis wird, dann muss der Staat eingreifen, weil Lohnarbeit auch den Staat mit seinen Ansprüchen an ein tätiges Volk bedienen soll. Da gerät also der Standpunkt, der Staatsreichtum und die Staatsmacht hängt an der kapitalistisch nützlichen Ausnutzung von Arbeitskraft, gerät da glatt zur Kritik an den Rentabilitätsrechnungen der Unternehmen. Die sollen sich im Beschäftigen und nicht im massenhaften Entlassen betätigen. Wenn produziert, wenn massenhaft eingestellt wird, wenn das Produzieren massenhaft eingestellt wird, weil diese Rechnungen nicht aufgehen, also wie in der Krise, wenn Arbeitslose nicht der Ausweis einer erfolgreichen Rationalisierung und Durchsetzung in der Konkurrenz sind, sondern Massenarbeitslosigkeit wegen zu wenig Profit einreißt, na dann werden die radikal kritisch. Die werfen also dem Kapital mit der steigenden Arbeitslosigkeit zu wenig Ausnutzung von Arbeitskraft und damit Staatsschädigung vor. Daher muss dann der Staat für die nützlichen Dienste sorgen, wo das Kapital versagt. Und daraus folgt noch lange nicht, kein, weiß man ja vom Hitler, kein praktischer Eingriff ins Kapital, sondern Faschisten organisieren erstmal neben dessen Rechnungen staatliche Beschäftigung in Form von Arbeitsdienst, also bis hin zum Arbeitsdienst. Nur an einer Stelle sind sie ganz kritisch gegenüber Kapitalisten. Wenn der internationale Vergleich der Renditen gegen den eigenen Standort ausfällt, also wenn das Kapital nach außen geht, weil dort mehr Gewinn zu machen geht und wenn dann die Kritik einreißt, hier wird statt in der eigenen Nation auswärts das Geschäft gemacht. Da wird der Nation der Reichtumsdienst entzogen und das ist staatsschädlicher Egoismus von Unternehmern. Und deswegen machen, das weiß man ja, Faschisten auch immer die unsachliche Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Auch das ist kein originärer Einfall von ihnen. Auch das hat ja vielleicht in abgemilderter Form, aber durchaus in der jetzigen Krise durchaus wieder Konjunktur. So deswegen ein Wort dazu. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Das eine Kapital wendet Lohnarbeit an, um Profit zu machen. Das andere verleiht Kapital, Geld und bereichert sich daran und spekuliert mit anderen Geldgeschäften. Der Zweck ist derselbe. Also wenn man ganz blöd daherreden will, raffen tun sie wirklich beide. Beide wollen mehr Geldertrag durch die Einsetzung von Geld als Kapital. Was wird also dann da eigentlich kritisiert, was als Unterschied festgestellt? Das eine ist, dass das Finanzkapital mit seiner enormen Mobilität laufend weltweit unterwegs ist, Renditen vergleicht und sich überall frei anlegt. Frei, viel freier, so sehen das Faschisten, und da ist ja auch was dran, freier, unmittelbarer, als das ein Betrieb kann, der erstmal auf dem Standort steht, dort, und das ist eben der zweite Unterschied, der da gemacht wird, naja, dort beschäftigt. Im einen Fall heißt es also, leistet das Kapital, wenn es beschäftigt, von Haus aus gute Dienste, da wird ja Arbeit angewandt. Im anderen Fall heißt es, leistet das Finanzkapital nur dann und nur so weit gute Dienste und nur so weit ist es auch berechtigt, seine spekulativen Geschäfte zu machen, wie es eben durch Kredit, durch seinen Einsatz als Kredit in der Produktion auch auf diesem Weg zu nationaler Beschäftigung führt. Und so weit, wie es eben den Geldbedürfnissen des Staats zur Verfügung steht und dem nationalen Geld und dessen Vermehrung dient. Und da sind Sie, und deswegen sind Sie also prinzipiell kritisch. Also da fällt die doppelte Kritik in eins. Nämlich erstens, Finanzkapital fördert nicht automatisch Wachstum in Form von Beschäftigung, von Anwendung von Arbeit. Und zweitens, es steht immer unter dem Verdacht, das ist national vergessen, das treibt sich in der Welt rum, statt dass es dem eigenen Staat ordentlich zur Verfügung steht und im eigenen Land als kreditnützliche Dienste tut. Also muss der Staat, so der Auftrag, dafür sorgen, insbesondere beim Finanzkapital, dass es seinen nationalen Dienst tut, muss seinen Internationalismus im Zweifelsfall beschränken. Und bekanntlich haben die Nationalsozialisten ja auch das Finanzkapital nicht abgeschafft, sondern ein Stück weit nationalisiert. Also ist genauso eigentlich wie die produktiven Unternehmen, die Krupps, Flix und so weiter und so fort, für ihren staatlichen Aufbau und dann vor allem für ihr Kriegsprogramm benutzt und dafür unter ihre Regie gestellt. Und das ist denen bekanntlich bis zum verlorenen Krieg dann ja wirklich nicht übermäßig schlecht bekommen. Wie gesagt, all diese Kritikpunkte sind eigentlich nicht für Faschisten reserviert, also auch unter Demokraten verbreitet und auch in der Krise jetzt hoch im Kurs. Der Unterschied liegt eigentlich darin und im Wesentlichen darin, dass Faschisten diese Kritik gegen die gültigen staatlichen Berechnungen mit Kapitalfreiheiten, gegen die existente Sozialpolitik und überhaupt und vor allem gegen die demokratische Führung als solches wenden. Meinen eben das Programm, um auf den Anfang auf diesen Spruch zurückzukommen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, meinen, das Programm überhaupt immer erst noch verwirklichen zu müssen. Deshalb halten sie dann auch gegen die ganze praktizierte Politik den Standpunkt des staatlichen Vorrangs vor allen Konkurrenzfreiheiten, vor allen Konkurrenzrechten, Erlaubnissen und so weiter fest. Und deswegen, um mal auf die praktische Seite zu kommen, gründen sie Bewegungen, alternative Parteien, eben die gegen die herrschenden Parteien antreten. Also sie wollen sich wirklich mit der Rolle von demokratischen Wählern nicht zufrieden geben. Also demokratische Wähler, die halt ihre Kritik an der mangelnden Führungskraft der Politik, an Ausländern, am Finanzkapital und so weiter, also den ganzen Ruf nach guter, entschlossener Führung, dann letztlich doch immer bei den Regierenden und deren demokratischer Konkurrenz gut aufgehoben sehen und deswegen eben mit ihren politisierten Beschwerden immer bei der Wahl landen. Rechtsradikale Politiker, NPDler, stellen sich zwar der demokratischen Konkurrenz, aber verweigern sich ihr eigentlich, führen das auch vor, machen da keinen Hehl draus, bieten sich als echt alternative Führer an, die, wie Sie immer sagen, ernst machen wollen mit der Kritik, dass die demokratischen Politiker zu wenig Dienstbarkeit durchsetzen und national vergessen sind und so weiter und so fort. Und sie stützen sich dabei auf Anhänger, die auch nicht einfach als Wähler rumlaufen, sondern ihrerseits, und zwar ziemlich erschreckend bekanntlich, politisch aktiv werden, die nämlich diese Kritik, wo sie können, auf der Straße praktisch umsetzen, die also die praktische Arbeitsteilung, sagen wir mal, zwischen den Regierenden, die die Macht ausüben, und denen, die regiert werden und sich regieren lassen, durchbrechen, also die fordern nicht bloß eine bessere Ordnung, sondern die machen sich auch dafür stark, wo sie können, das, was sie für eine bessere Ordnung halten, auch selber durchzusetzen. Setzen demonstrative Gewaltaktionen gegen andere sozusagen exemplarisch als das, was sie sich so als eigentliche nationale Ordnung vorstellen, durch, die sie von oben vermissen. Also das kennt ja jeder, die verprügeln und jagen Ausländer oder schlimmer, die gehen gegen Sozial, was sie für Sozialschmarotzer halten, vor, also ausgerechnet gegen die Elendsten, gegen Linke, deren Demos sind ja schon richtige Aufmärsche, also Einschüchterungsveranstaltungen, als solche inszeniert. Also jeder soll wirklich an ihrem Outfit, an den Springerstiefeln und so weiter sehen, ja, wir setzen uns durch, ja, wir räumen auf. Und sie verstehen das sehr moralisch als die völlige Säuberung, auf die sie als überzeugter Anhänger der Nation und eigentlich jeder überzeugte Anhänger der Nation auch ein Anrecht hat, ja richtig eine Pflicht dazu hat. Sie sehen also auch im normalen demokratischen Bürger immer die doppelte Figur, nämlich den Volksangehörigen, den Deutschen und zugleich den, was dann heißt, den Spießbürger, der immer auf dem Sprung ist, seinen Privatmaterialismus zu betätigen, wegen eigensüchtiger Interessen das Vaterland zu vergessen. Und denen präsentieren sie sich deswegen auch einerseits als Angebot. Ja, wir sind die Vertreter von euch allen guten Deutschen. Und andererseits präsentieren sie sich auch denen gegenüber zugleich als kritische Ordnungsmacht, die die Deutschen, so wie sie alltäglich in der Demokratie rumlaufen, denen also den wahren nationalen Standpunkt erst noch aufnötigen und ihnen die wahre Dienstgesinnung an der Nation überhaupt erst noch beibringen müssen. Also treten immer zugleich als Schutzmannschaft des guten Bürgers auf, der an die Politik und ans Vaterland glaubt, und zugleich als die eben einschüchternde Macht, die deutlich machen will, wir ziehen andere Seiten auf, wenn wir können, dann machen wir uns für Deutschland stark, und so hättet auch ihr euch dann immer die Demo auch dafür stark zu machen. Und jeder, der das nicht einsieht, das ist da die Drohung, der wird es mit ihnen zu tun kriegen, der wird dann schon erfahren, was einem guten Deutschen eben gebührt. Und damit auch jeder begreift, dass sie es antidemokratisch ernst meinen mit ihrem alternativen Programm, dass sie wirklich einen starken Staat meinen, den sie in der Demokratie einfach vergeigt sehen, da verletzen sie dann auch heutzutage immerzu bewusst, dass, naja, die eigentlich ja sogar politisch und rechtlich verordnete politische Political Correctness, also berufen sich ausdrücklich auf den Nationalsozialismus und seine Leistungen, wenden sich ausdrücklich mit allen Emblemen und dann auch praktisch gegen Juden, gegen Israel. Also berufen sich auf die heute geächtete, eben damalige faschistische deutsche Herrschaft, in der sie ihr Ideal eines starken Staats und eines einigen Volks verwirklicht sehen. Zu meinem dritten großen Punkt, das faschistische Weltbild und seine Praxis, also das ist eine fundamentale, ja. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu Ihrem zweiten Punkt. Ja. Sie haben in dem zweiten Punkt auch diese Demonstration und gewalttätige Übergriffe von Nazis angesprochen. Wollen Sie damit sagen, dass wenn Faschisten auf die Straße gehen, diese Gewalt kundtun, dass Sie damit das aussagen wollen, was Sie eben gerade in circa einer Stunde uns hier referiert haben? Also ich mag es bezweifeln, dass sogar ein NPD-Politiker das nicht in dieser Ausführlichkeit Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wenn ich die Merkel kritisiere, die garantiert diese Kritik so nicht im Kopf hat. Ich will ja gerade kritisieren, was sie im Kopf hat. Nicht, dass die das so wie ich das vortrage im Kopf habe. Ich kann es auch anders sagen. Wenn ich als Rechtsradikaler auf die Straße gehe, dann brauche ich umgekehrt nicht viele, nicht sehr differenzierte Urteile, um mir klar zu sein, hier gehört sich randaliert, hier gehören sich Ausländer bestraft, rausgehauen, zumindest demonstrativ geschädigt. Genauso wenig übrigens wie ein demokratischer Wähler, wo auch manches dazu zu sagen wäre, wie der denkt, wenn er zur Wahl geht, übermäßig viel Argumente braucht, außer, ja, die hat das schon 4 Jahre gemacht, die soll das 4 weitere Jahre machen. Oder es soll mal eine Frau dran, oder der gefällt mir nicht, oder der hat neulich aber eine Rede getan. Es ist also was anderes zu kritisieren, was sich da für einen Standpunkt äußert, was da eigentlich für eine politische Kritik oder ein politisches Unterwerfungsgesinnung unterwegs ist. Wie die gestrickt ist und was an der kritikabel ist oder ob man die praktiziert und wenn man sie dann auch noch praktiziert im Sinne von, ich muss ein Kreuzchen machen oder umgekehrt, ich muss unbedingt auf die Straße und irgendwo ein Ausländerheim anzünden, dass ich das auf drei, vier, wie soll man sagen, zentrale Argumente, Standpunkte zurückzieht. Ich wollte mit meinen Erläuterungen gerade klar machen, das heißt dann nicht, naja, hier ist einer dumpf, unbewusst, ohne Überlegung, ohne rationale Überlegung unterwegs. Ich wollte gerade kennzeichnen, mit welchem Standpunkt er unterwegs ist. Welches im Grunde gar nicht ausgeführte Staatsprogramm da drin steckt, wenn er anfängt und sagt, da sitzt ein Asozialer auf der Bank, das gehört sich nicht. Insofern ist klar, wenn die mal unterwegs sind, genauso wie wenn Demokraten zur Wahl gehen, wenn sie nicht, naja, sich zur Elite rechnen und sagen, da muss man die ganze Politik studiert haben, na, wer liest schon Parteiprogramme? Aber die paar, und die wollte ich eigentlich am Anfang kennzeichnen, die paar Grundstandpunkte, von denen man aus alles einsortiert, was so in der Republik passiert, und die sich dann dahin zusammenfassen, es muss gut regiert werden, an einem anständigen Führer, an einer anständigen Führerperson hängt dann alles, oder an der einen Partei oder der anderen, denen vertraue ich. Na, wo dieses Vertrauen, was das alles einschließt, an Standpunkt in Bezug auf seine eigenen Lebensverhältnisse, in Bezug auf die Klassengesellschaft, in Bezug auf die Konkurrenz, in Bezug auf den Staat als die gewaltsame Klammer darüber, das wollte ich schon kennzeichnen. Und da behaupte ich schon in den einfachsten Urteilen, in den brutalen ausländerfeindlichen Urteilen oder in den, kann ich auch sagen, brutal vertrauensvollen Wahlkreuzen, die ein Wähler macht, ist das alles zusammengeronnen eben am Ende auf ein Wahlkreuz oder auf eine antifaschistische, blutige Aktion. Also das wollte ich schon sagen. Es kommen aber noch, also vielleicht hilft das dann auch noch was, noch Ausführungen, also mein dritter Punkt. Eigentlich, was steckt in diesem faschistischen Weltbild, also in dieser Radikalisierung? Demokratie lässt es an guten, durchgreifenden Regieren fehlen. Eigentlich drin. Es ist eine fundamentale Krisendiagnose des kapitalistischen Gemeinwesens. Und der selbstgestellte Auftrag zu dessen gewaltsamer Rettung, also zur inneren und äußeren Selbstbehauptung der Staatsmacht. Die haben ja eine ziemlich einsinnige Erklärung für das, was sie konstatieren, für den Machtverfall, dafür, dass oben und unten sich nicht ordentlich zusammenschließen, dass da alle viel zu wenig für die eigene Nation sind und sich zu wenig gegen deren Feinde zusammenschließen. Sie sind der Auffassung, naja, das ganze Gemeinwesen geht kaputt, weil eigentlich in der Republik unnational regiert wird. Also nicht aus Verantwortung gegenüber diesem Staat, weil Regierende nur an sich denken und so weiter und so fort. Weil also die Politik es überhaupt vergisst, sich mit ihrem Volk in der gekennzeichneten Weise zusammenzuschließen, das Volk auf sich zu verpflichten und umgekehrt sich auf das Volk als seine Dienstbare, seine Nützliche, seine Mannschaft zu verpflichten. Also deswegen machen sie sich auch stark für die Wiederherstellung einer intakten, nach innen geschlossenen und außen schlagkräftigen nationalen Gemeinschaft. Wenn Sie also an die Macht kommen, Nationalsozialismus hat man es ja studieren können, dann besteht also Ihre Politik auch erstens umstandslos darin, alle zu dem Dienst zu zwingen, von dem Sie meinen, dass er fällig ist. Und zweitens diejenigen zu bestrafen und zu eliminieren, die Sie dafür verantwortlich machen, dass das gute Volk zum Egoismus verzogen worden ist. Also wer ist da dafür verantwortlich? Naja, das sind die Linken, das sind die Gewerkschaften. Die, so sehen das die Faschisten, immer die sozialen Interessen, die Lohnfrage über den nationalen Dienst stellen. Das sind dann die, so heißen sie dann, zersetzenden Intellektuellen, die alles rational durchrechnen wollen, die immerzu Berechnungen statt Werte hochhalten, die keine Werte kennen wollen, die höher sind als solche Nutzenrechnungen. Das sind die Künstler, die das Höhere in den Dreck ziehen und vor allem, also damit komme ich zu diesem prominenten Fall im Nationalsozialismus, der dann auch immer der Hauptgegenstand des Abscheus ist, vor allem sind das Juden und Ausländer. Langläufig wird mit dem Stichwort Holocaust eigentlich die ganze Judenfrage ziemlich umstandslos abgehakt. Ja, das war ein pures Verbrechen, das war ein mörderischer Wahn, das war Gewalttätigkeit und mit dieser moralischen Brandmarkung ist dann auch die Kritik schon so gut wie fertig. Verabscheuenswürdig. Gerade wenn man aber die Brutalität zur Kenntnis nimmt, die damals praktiziert worden ist, dann sollte man schon noch erklären, dass das, und da möchte ich ein paar Anmerkungen schon machen, dass das die politische Konsequenz eines nationalen Standpunkts ist, dem die Faschisten Geltung verschaffen wollten. Das ist die Konsequenz davon, dass sich die Nationalsozialisten wirklich zum Kampf für die Wiederherstellung einer schlagkräftigen Nation aufgerufen gesehen haben. Das ist eigentlich ein bis zur letzten Konsequenz wahrgemachtes, geltend gemachtes Feindbild, die Identifizierung eines Feindes und auf die Suche nach dem haben sich die Nationalsozialisten überhaupt deswegen begeben, das heißt, diese Suche war für sie von vornherein eigentlich erledigt, aber das Bedürfnis und der Standpunkt, hier sind Feinde am Werk, der war ihnen deswegen klar, weil sie Verursacher für das gesucht haben, wo sie gesagt haben, das gibt's doch nicht, Deutschland ist zersetzt, Deutschland ist schwach, das Gemeinwesen ist im Verfall, die Bürger versagen aus Egoismus den Dienst, das Gemeinwesen verdirbt und das stellt sich nach außen nicht so auf, wie es sich gehört, das genießt nicht den Respekt in der Welt, der ihm zusteht und so weiter und so fort. Also war der einfache Schluss, das liegt dann daran, dass hier das gute Volk von den falschen Führern statt geführt, verführt wird und dass Deutschland zum Opfer von Feinden wird, von unnationalen Kräften, denn da waren sich Faschisten sicher. Das, was Sie fordern, was Sie verlangen, das ist das, was auch dem Volk eigentlich einleuchten muss. Das ist das, was doch Deutschland in der Welt zusteht. Das sind die Rechte, hinter die sich selbstverständlich jeder Deutsche stellen und für die er sich mit seinen Anliegen natürlich auch zurückstellen muss. Und wenn es daran fehlt, dass der billige, aber brutale Umkehrschluss, dann sind da also Schädlinge am Werk, dann sind da nicht national gesonnene Kräfte immerzu unterwegs. Das weiß man ja. Das sind dann Kommunisten, die immerzu nur gegen den Staat hetzen. Das sind Gewerkschafter, die immer nur fordern. Das sind Bankiers, die die Wirtschaft aussaugen. Das sind Politiker, die Friedensverträge unterschreiben, die sich nicht gehören. Also da ist die Frage, na wie gibt's denn das? Wie kann sich einer so gegen seine eigene Zugehörigkeit zum Volk stellen, gegen seine Verantwortung gegenüber Deutschland, so wie Sie sie gesehen haben, dass er als Gewerkschaftsführer Arbeiter in einen Streik führt, wo doch klar ist, dass er damit die Nation schwächt? Wie gibt's das, dass Finanzkapitalisten antinational agieren, Geld ins Ausland tragen und die Nation darüber verarmt? Wie gibt's, dass die Kunst nicht Volk und Nation verherrlicht, dass Politiker Friedensverträge unterschreiben, die Deutschland schädigen und schänden? Die Antwort: Für Deutsche ist das alles doch unnatürlich. Die sind eigentlich qua Natur richtig national gesonnen, also ist es die Tat und das Werk von gegen Deutschland gerichteten, also einem antideutschen Nationalismus, der sich da betätigt, der Deutschland schwächen will, der das deutsche Volk verderben will und der die Volksgemeinschaft und damit den Staat untergraben will. Also gegen Deutschland, das ist das Generalurteil, da kann nur ein Undeutscher und damit, das ist ein Werturteil, eben Unwerter arbeiten. Also da sind überall, in allen Bereichen von Gesellschaft und Staat, Figuren am Werk, die ihrer politischen Natur nach, ihrer Gesinnung nach, gegen Deutschland eingestellt sind und gegen dessen Rechte und Interessen aktiv sind. Und mit dem Gedanken einer solchen antinationalen Verschwörung haben sie die Juden als die undeutschen Feinde identifiziert. An denen haben sie dann diesen politischen Standpunkt festgemacht, da sind volksfremde Elemente unterwegs, der Natur ist es, das deutsche Volk zu schädigen, und nach zwei Seiten hin sind sie da sehr brutal und radikal geworden. Nämlich überall, wo sie nach ihrer Meinung Feinde und Schädlinge ausgemacht haben, da haben sie die als Teil dieser jüdischen Verschwörung angesehen. Und umgekehrt haben sie im Prinzip alle Juden dann zu solchen Volksschädlingen erklärt, wurscht, welche Stellung die im Staat und zu ihm gehabt haben. Zu Volksschädlingen also, die unschädlich gemacht werden müssen, wenn eben Deutschland und das deutsche Volk wieder aufkommen soll. Den Standpunkt haben sie dann bis zum bitteren Ende durchgezogen und gewaltsam ernst gemacht, also die in KZs gesteckt, in Arbeitslager und in Gaskammern ausgemerzt. So, das ist dann die Praxis, die wahrgemachte nationale Säuberung. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Wie sieht es denn aus? Ja. Warum Faschisten in einer funktionierenden kapitalistischen Demokratie, also wie der unseren, keine Chance haben, sondern eine radikale, aber letztlich machtlose Minderheit sind. So wie gesagt, das heutige NPD-Programm ist eigentlich in der Diagnose, was alles schief läuft im Land, überhaupt nicht groß anders als das der NSDAP von damals. Das Volkstum wird zersetzt, der nationale Zusammenhalt untergraben. Der Egoismus der Reichen ist unterwegs, aber auch das Verbandsdenken der Schwachen. Deutschland lässt sich in internationale Bündnisse verstricken, verfolgt seinen Vorteil in der Welt gar nicht, im Gegenteil. Linke beherrschen die Politik. Deutschland erlaubt, dass Ausländer hier massenhaft leben und Sozialhilfe beziehen und so weiter und so weiter. Das nimmt den Deutschen die Lebenschancen weg, die denen zustehen. Jeder Arbeitsplatz für Ausländer, jede Frau, die einen Ausländer heiratet, jede Sozialzahlung an die ist ein Abzug und ein Minus für Deutsche. Und das steht dann auch in dem Programm drin. Es geht wieder darum, Deutschland den Deutschen, ziemlich umstandslos ausgedrückt, und Ausländer passen doch nicht hierher. Dass die also herkommen dürfen, dass man die lässt, das macht den nationalen Zusammenhalt und Zusammenhang fragwürdig, ob Deutschsein überhaupt noch das Privileg ist, als dass es sich gehört. Damit haben sie keine Chance, offensichtlich aktuell größer zu werden, zu mehr Erfolg zu kommen, naja, als die 5% oder was, oder die unter 5%, je nachdem, in manchen Landesteilen dann auch mehr, als sie eben da kriegen. Und das ist nicht deswegen, weil sie nicht auf Verständnis stoßen würden. Im Gegenteil, das habe ich ja auch ausführen wollen, mit all ihren Kritiken haben sie eigentlich im Volk, naja, bei der Mehrheit, nicht nur an den Stammtischen, kriegen sie unglaublich viel Zustimmung. Zumindest, dass das alles die drängenden Probleme dieses Landes sind, Ausländer, wie steht's mit außen, wie steht's mit dem Anstand der Reichen, mit dem Amtsstand unten, das ist doch anerkannt. Dass die Politiker nur an ihre Diäten denken. Kaum haben sie studiert oder nicht studiert, sitzen sie im Parlament und tun nicht mal ihre Pflicht. Dass Ausländer massenhaft ins Land drängen, kriminell sind, unsere Sitten stören. Einfach alles gewöhnlich, das findet massenhaft Zuspruch. Ich will ja nicht daran erinnern, auch in den Oberetagen. Nur dass damals, hat ja mancher sich darüber erschrocken, ist ja dann auch öffentlich wieder als nicht ganz in Ordnung, als zu hart kritisiert worden. Na, der Stoiber hat auch mal von Durchrast geredet. Aber auch ein angesehener Mann wie der Weizsäcker oder der Herzog als Präsidenten haben schon mal ganz entschieden die Parteienkonkurrenz, die Staatsvergessenheit wörtlich der Parteien angeklagt. Solche Kritik also sogar von oben durchaus anerkannt. Dass Gewerkschaften nicht immer bloß an die Arbeitslosen, nicht an die Arbeitslosen denken, sondern stattdessen immer an zu viel Lohn. Ach, dass die Merkel sich viel zu sehr am Arsch der Amis befindet, dass wir an Kriegen beteiligt sind, die nutzen Deutschland gar nichts. Naja, das kann man tagtäglich hören. Es gibt eigentlich kaum ein faschistisches Argument, das nicht in breitesten Schichten auf Gehör trifft. Aber es hilft nichts, die NPD bleibt im Prinzip die Minderheitspartei, die sie ist. Die haben also mal generell in funktionierenden Demokratien einerseits offenbar immer ihren Platz, aber andererseits dann doch nur eine beschränkte, also machtpolitische Chance. obwohl sie eigentlich anders als bei unserem, als bei Linken oder bei, na eben, die eigentlich rumlaufen und so wie ich kritisieren, also neue, auch nicht geteilte Argumente liefern, die also anfangen rumzukritisieren. Im Gegenteil, die Kritik der NPD, das, was ich da alles aufgeführt habe, das ist Allgemeingut, da sieht sich das Volk bestätigt. Die formulieren eigentlich laufend einen gültigen nationalistischen Standpunkt der Kritik von unten. Die sagen also nur das, was die Leute sowieso denken, trotzdem gesamtnational gesehen nicht mehr als 5%. Ja, ich will mich jetzt nicht mit den Prozenten aufhalten, sondern mal erklären, worin sie dann eigentlich unglaubwürdig sind, wenn sie doch auf der anderen Seite so viel inhaltliche Zustimmung finden. Unglaubwürdig sind sie eigentlich bloß in ihrer Diagnose, dass die Nation untergeht und unbedingt gegen die Politik, gegen die demokratische Regierung, die gerade Politik macht, gerettet werden muss. Jede Kritik wird gebilligt, aber dass Deutschland vor seinen demokratischen Politikern bewahrt werden müsste, dass die ersetzt werden müssten, um den schwachen Staat zu retten, damit kommen sie nicht an. Also an dem eigentlichen, an dem Hauptpunkt ihres Programms, eben an der gegen die herrschende Politik gerichteten Konsequenz, ausgerechnet da sind sie unglaubwürdig. Und warum? Na ja, da will ich ein einfaches Argument anbieten. Das ist so, weil und solange der demokratische Staat nach seinen eigenen Maßstäben sich als ziemlich erfolgreich sieht. Mal anders gesagt, das beleuchtet eigentlich die ziemlich schäbige Politisierung der Bürger nochmal von einer anderen Seite. Die können selber ziemlich genau zwischen diesem nationalistischen Idealismus, der in all diesen Kritiken sich meldet, und dem Realismus, wenn sie dann zur Wahl schreiten und wie sie sich überhaupt dann praktisch einsortieren, unterscheiden. Naja, dass Politiker Lumpen sind, das hört man immer zu. Dass Manager abzocken und für den braven Mann nichts bleibt. Sollen wir uns das bieten lassen? Müssen wir uns das bieten lassen? Das sagen alle immer zu. Und dann stellen sie doch ihre eigene Unzufriedenheit, also die Verletzung eigentlich aller Gerechtigkeitsstandpunkte, die sie anmelden, hinter den wirklichen Erfolg der Nation hinten an. Wenn das Land, also der Staat, die Wirtschaft, das nationale Kapitalwachstum, das, was die Nation sich an Geld und Macht zusammenrechnet, doch alles in allem gut dasteht, dann ist das, was sie da an Beschwerden vorzubringen haben, eben bloß ein Mangel an Gerechtigkeit. Wenn die Nation an Reichtum und Macht wächst, also wenn die Politiker, die Regierenden alles in allem zufrieden sind, dass ihr Land vorankommt, dass der Staat vorankommt, wenn sie das dem Volk jenseits ihrer eigenen und in ihrer eigenen Konkurrenz vorführen, dass sie einen anderen Erfolgsweg gar nicht denken, dass sie so, wie sie regieren, also meinen, dass es in Ordnung geht, dann, das ist offenbar der Standpunkt unzufriedener Bürger. Naja, dann relativiert sich meine Unzufriedenheit, dann ist das ganze Schimpfen auf die Abzocker da oben und so weiter und so fort nicht so wichtig. Dann überantworte ich all diese Beschwerden eben an die Regierenden, ordne sie damit unter deren Standpunkte, unter deren Zufriedenheit, unter deren, wie sie meinen, wie es am besten weitergeht, unter. Und dann verstehe ich eben meine ganzen Beschwerden bloß als einen einzigen Auftrag an die, so weiterzumachen, wie sie offenbar meinen, dass es eben für Deutschland am besten ist. Also lassen wir mal das Trinken beiseite. Das ist nur dazu da, die, wenn man so will, privatmoralischen Bedenken, das sich zusammenschließen und zu sagen, wir schlagen zu und so weiter, auch sich dafür in die rechte Stimmung zu versetzen. Der Einwand war, wenn ich sage dumpf, dann grenze ich das von ab, behandle das wie eine nicht korrekte Sicht der politischen Verhältnisse, und zwar nicht korrekt im Sinne einer Vorstellung, die ich da gar nicht ausbreite, was vernünftig, was rational, was keine einfache Lösung wäre. Und was dann kommt, sind eben die gültigen demokratischen Maßstäbe. Das ist dann so ungefähr das Argument, naja, wir kommen im Bündnis eben gut voran. Der Einwand, wenn man über politische Urteile erschrickt, die sind doch eines anständigen, nachdenkenden Menschen nicht würdig. Der will offenbar nicht wahrhaben, dass politisch nachdenkende, normale in der Demokratie als Wähler, als Normalmensch rumlaufen, die Figuren laufend sich zu solchen Urteilen vorarbeiten, die auch bestätigt kriegen, und aus denen halt dann in der Demokratie eine andere Konsequenz gezogen wird. Dumpf ist also immer ein Gegensatz zu, naja, ist im Grunde ein elitärer Standpunkt, der ja im Argument selber gar nichts kritisiert, sondern das bloß als überhaupt nicht überlegt zurückweist. Ich wollte gerade sagen, welche Überlegungen solche Menschen alles anstellen, hinter sich haben, dass sie bei diesen einfachen Urteilen und Aufträgen und Imperativen für ihre eigene private Gewalttätigkeit landen. Na, das wollte ich jetzt sagen, da komme ich dann noch drauf, was diese antifaschistische Stellung dazu ist. Den wird schlicht bestritten, dass sie überhaupt verstehbare, und verstehen heißt ja gleich immer billigbare, Argumente haben, die werden ausgegrenzt, die werden nicht kritisiert, sondern ausgegrenzt. Der Unterschied ist, in einem Fall sage ich, was denkt da einer? Das sage ich nicht, der denkt sowieso nicht. Und also muss ich mich auch ihm erst gar nicht seinem Argument widmen. Es ist außerdem gar kein Urteil über das Argument selber eben, sondern eine moralische Abqualifizierung. Also politisch erreicht, das bleibt bekraften Sie da so im Großen und Ganzen als Das sowieso. Ich kann es ja anders sagen, weil sie der Vertreter einer Kritik, einer Unzufriedenheit, eines nationalen Rechtsanspruchs sind, der ja in der Demokratie eben nach innen wie außen immer unterwegs ist. Ja, die Bürger sollen gefälligst ihren Privatmaterialismus im Dienste der ganzen Nation zurückstellen, ordentlich unterordnen. So, da entdecken sie überall Skandale. Übrigens dieselben, die tagtäglich behandelt werden, aber dann als nützlich oder umgekehrt als demokratisch zu regeln, also von denen, die da regieren, im Prinzip ja schon in den Griff genommene Probleme behandelt werden, und da fehlt denen dann der Radikalismus. Das kannst du sagen, das kommt aus dem Standpunkt, ich wollte noch ein bisschen was anderes dann dazu sagen, ja, hier werden die Rechte der Nation nach innen wie nach außen zu wenig geltend gemacht. Die verzweifeln daran, dass berechnend im Land sich 3 Millionen Ausländer rumtreiben. Also berechnet im Sinn von, da hat der Staat seine guten Gründe. Da hat er ja selber, behauptet er ja, genug Probleme damit, die zu integrieren, die und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht über Ausländerpolitik lang reden, aber dass die ein Riesenproblem für uns sind, bis dahin, ob die nicht eine Parallelgesellschaft aufmachen, ob da nicht das deutsche Volk wirklich in seinem Deutschsein geschädigt wird. Das ist doch alles unterwegs. Und da werfen Sie sich nicht auf die Seite der staatlichen Berechnung. Das dient dem Land. Ja, hier ist es gar nicht unnütz, wenn das Kapital über ausländische Arbeitskräfte verfügt. Das sind Billigarbeitskräfte, die drücken auf den Lohn. Das nicht. Naja, da macht der Staat klar, dass er auf den Internationalismus des Kapitals und auf den Internationalismus des Arbeitsmarkts setzt und dass er auf der anderen Seite deswegen den Standpunkt so ungefähr deutscher Arbeitsplätze für Arbeitsplätze für Deutsche, den Standpunkt jeder Deutsche muss einen Arbeitsplatz haben, gar nicht teilt. Das ist kein gültiger Standpunkt, aber die Kritik ist durchaus anerkannt. Der gültige Standpunkt heißt, unserem kapitalistischen Fortschritt nutzt es, Billigarbeitskräfte von auswärts zu holen, sogar Illegale reinzulassen und zu traktieren, und die sind dann auch noch nützlich. So, daran verzweifeln Rechtsradikale, weil sie sagen, naja, hier wird ja das, was ich eigentlich gehört, Arbeitsplätze für Deutsche, und die dienen dann dem Staat, und da kommt er besser mit zurecht. Und der müsste sich anders in der Welt aufstellen. Das ist da der Standpunkt, und ich wollte jetzt erklären, warum sie sich in der Demokratie die Zähne ausbeißen. Nicht wegen ihrer kritikablen Argumente, sondern deswegen, weil die im Prinzip im demokratischen Erfolgsweg, im Bündnisnationalismus, in dem, wie sich die Nation nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg eingefunden hat in die Weltordnung, darin eigentlich im Prinzip gut aufgehoben sehen. Ich kann es auch nochmal anders ausdrücken, die werfen nicht umsonst einen Blick immerzu nach rückwärts, die Rechtsradikalen, weil sie der Auffassung sind, eben seit dem Zweiten Weltkrieg, seit sich Deutschland so in die internationale Welt eingeordnet hat, geht der Nationalismus, geht doch das, was sich eigentlich gehören tät, geht das Geltendmachen deutscher Rechte nach außen eigentlich ziemlich vor die Hunde. So, und da lassen Sie nicht locker. Und wie gesagt, was ich sagen wollte, ist eine Radikalisierung durch ausgängiger Kritik, die sich gegen die herrschenden demokratischen Konkurrenzüssancen, gegen die herrschende demokratische Politik wenden, weil sie meinen, dass weil sie so streng vom Standpunkt pur des nach ihrer Meinung nicht stark genug auftretenden, des zu wenig seiner Rechte wahrnehmenden Staatsdenken, dass sie alle Berechnungen, die der anstellt, für Schwächung und verkehrt halten. So, und das kriegen sie wiederum von der anderen Seite, von den Demokraten serviert, von wegen, das ist alles Schwächung und das schwächt die Nation. Ganz im Gegenteil, wir fahren doch gut dabei, immer mit dem zweiten Argument, weswegen dann Faschisten umgekehrt nie aussterben. Weil die ganze Nation, so wie sie verfasst ist, gar nicht umherläuft und sagt, na, wir sind saturiert. Ja, wir sind fertig, Deutschland ist groß genug, Deutschland ist reich genug, sondern immerzu nach innen wie nach außen ja selber damit befasst ist, dieser Erfolgsweg hat aber Konsequenzen im Sozialen, im sich aufstellen nach außen, im Anmelden von Rechten und übrigens hier krisenmäßig es zugeht, merkt ja jeder, umso mehr ist auch der Standpunkt vertraut und meldet sich, Vorsicht, muss man nicht den Internationalismus dieser Nation, mit dem sie ihr nationales Vorankommen betreibt und im Prinzip auf dem richtigen Weg sieht, muss man das nicht korrigieren? Muss man sich nicht wieder viel mehr auf den nationalen Standort, auf Verpflichtungen fürs Kapital im Dienst der Nation und so weiter verlegen? Zumindest muss man nicht den nationalen Ertrag aus dem Ganzen überhaupt wieder neu in den Blick nehmen, in dem Maße, wie man sagt, die nationalen Rechnungen gehen nicht auf und in der Weltpolitik, also wo sie sich in Bündnissen aufstellen, ist ja das Argument, naja, was nutzt der Krieg in Afghanistan, Deutschland? Keine originäre Erfindung faschistischer Kritiker, sondern natürlich die Frage, die sich die Regierenden, die Öffentlichkeit und das Volk immerzu also stellen und gestellt kriegen. In einem Punkt kriegen die Rechtsradikalen freilich eigentlich immerzu recht. Und da wird von unten wirklich ein Mangel entdeckt, den die Politik angehen müsste. Also da werden auch die Normalbürger ideell einfach radikal. Und das ist die Sache mit den Ausländern. Nach der Seite hin anerkennt eigentlich so die volkstümliche Kritik, da sollten Sie wirklich keine Sachzwänge anerkennen, da versagt die Politik, da schludert sie. Da sieht man auch keine der gültigen Maximen und Berechnungen der Politik irgendwie ein, dass das sein soll und dass das nützlich ist. Aber da lassen sich die Normalbürger nicht mal durch das schäbige Argument zufriedenstellen, naja, die arbeiten doch fleißig, die Ausländer, die machen die Drecksarbeit, die die Deutschen nicht mehr machen wollen. Das, was damals so groß der Strauß als sein Argument öffentlich vertreten hat dafür, warum doch Ausländer hier sein sollen. Nein, da gilt eigentlich, da sind sich Faschisten mit Bürgern total einig, das gehört sich nicht, da müssten Demokraten als allererstes handeln, aktiv werden, einen Riegel vorschieben. Das ist mal, und das ist jetzt, da möchte ich den Finger drauflegen, auch eine brutale Auskunft darüber, womit Faschisten dann eigentlich Erfolg haben. Also womit allein sie wirklich ankommen. Es ist nämlich für eine faschistische Bewegung eine Schwäche, dass sie mit dem Schlachtruf die Nation leidet, dann doch bloß ein Anklang in der enttäuschten sozialen Gerechtigkeit von Nationalisten, eben in Sachen Ausländern und so weiter, hat, an die sie appellieren kann und keinen anerkannten Schaden des Staats selber. Naja, das ist dann regelrecht, ist ja doch bloß die Armut eines anständigen Normaldeutschen, auf die man verweist und die man als nationales Vergehen deutet. Das ist ja doch bloß das alltägliche, eben Lohnarbeiter-Dasein mit all seinen Konsequenzen in einer Nation. Das zeigt nochmal also die miese Lebenslage von Beschäftigten, die Nöte der Arbeitslosen und so weiter, für sich zählen nie als Einwand gegen die nationale Politik. Also die soziale Frage, wenn man so will, wie schlecht es um die lohnarbeitende Volksmannschaft steht, das zählt nur und nur so weit, wie es als Beleg dafür gilt, wie schlecht es um Deutschland steht. Wenn man also mit der Behauptung, naja, die Nation ist in der Krise, also mit seiner ganzen emphatischen Krisendiagnose, auf nichts anderes verweisen kann als auf die alltägliche Armut der Lohnarbeiter und dass die zunimmt und so weiter und so fort, wenn da nicht ein anerkannter, eben nationaler Schaden dingfest gemacht wird, am Staat, an seinem Vorankommen, dann ist das einfach eine Schwäche für Faschisten. Das ist dann auch hauptsächlich das eben, was damals zu Zeiten Hitlers anders war. Da hat eben der Staat als Ganzer, also die herrschenden Politiker, auch die ganzen Demokraten, auf dem Standpunkt gestanden, dass der Staat da nach all seinen Seiten hin, als Finanzplatz, als Militärmacht, nach seiner weltpolitischen Größe hin, geschädigt ist. Also da war dann wirklich, und da hat sich die Nation wirklich in einer umfassenden Krise gesehen, und da hat dann auch die Arbeitslosigkeit den Stellenwert gehabt, das ist Indikator, wie schlecht es um Deutschland überhaupt steht. Und heute ist das umgekehrt im Prinzip, und bis jetzt gilt Arbeitslosigkeit als soziales Problem, aber das Land als solches steht insgesamt nicht schlecht da. Also ist dieses Problem, soziale Problem, eins, mit dem wird umgegangen, wie kriegt ja jeder mit. Aber als Einwand, auch in nationalistischer Lesart, hier steht was grundsätzlich im Argen. Eben mit Deutschland wird es nicht geltend gelassen. Also solange man als Nationalist bloß auf arme Deutsche verweist, dann ist das entscheidende Argument, der entscheidende Verweis, hier ist die Nation arm dran, einfach nicht glaubwürdig. Also es zeigt sich, naja, wenn allgemein in der Öffentlichkeit im Gefolge der politischen Selbstzufriedenheit, aber auch kritischen Selbstzufriedenheit, wenn solchen Zweifeln die Berechtigung abgesprochen wird, also wenn die generell Deutschland auf dem richtigen Weg sehen, dann kriegen einfach nationalistische Beschwerden von unten nicht recht. Deswegen sind dann Faschisten in funktionierenden Demokratien, wie gesagt, einerseits auch immerzu unterwegs, andererseits in kapitalistischen erfolgreichen Nationen eigentlich immer eine relative Minderheit. Also nicht, weil die Führung oder das Volk besonnener oder nach innen und außen gemäßigter oder gar weniger national gesonnen wären. Oder aus dem Faschismus ausgerechnet gelernt hätten, es gehört sich ganz anders regiert. Deutschland nimmt sich zurück oder sowas. Sondern weil die Nation, so wie sie verfasst ist, von ihren Machern und von der Öffentlichkeit im Gefolge davon im Prinzip als gut aufgestellt betrachtet wird. Der Staat ist eben groß geworden, hat eine anerkannte Rolle in der Welt, verschafft sich Respekt und so weiter. Das Kapital verdient an der ganzen Welt, nutzt Arbeitskräfte hier und auswärts. Europa und darüber hinaus ist ein Reservoir billiger Arbeitskräfte. Deutsche Politiker regieren ins vereinte Europa hinein und als eine Führungsmacht Europas in den Rest der Welt. Deswegen gelten dann die herrschenden politischen Berechnungen als letztlich unumstößlich. Der ganze Internationalismus als ein elementares Lebensmittel und Erfordernis des nationalen Wachstums. Deswegen zählt dann eben alles, was im Innern an Unzufriedenheit, an sozialen Beschwerden unterwegs ist, auch nichts als Generaleinwand. Und das alles, wenn man so will, naja, wegen dem Realismus einer im Weltmarkt und in der Weltpolitik machtvoll mitagierenden und mitkonkurrierenden Nation. Das ist dann der praktisch gültige Maßstab des Nationalismus, an dem eben alle nationalistischen Kritiken und Zweifel, die die Faschisten radikalisieren, sich brechen. Übrigens deswegen werfen dann die regierenden Demokraten den Rechtsradikalen auch umgekehrt genau das vor, was die der demokratischen Politik anlasten. Nämlich, die stehen dem nationalen Erfolgsweg im Weg, die schädigen Deutschland, die sind unnational, die stören und zerstören Deutschlands Ansehen in der Welt, die missbrauchen die guten Werte der Nation und machen das Volk dem Gemeinwesen abspenstig. Die machen also denen einfach das Recht streitig, ausgerechnet im Namen einer Nation und einer mehr erfolgreicheren Nation zu sprechen und das Recht, mit ihrer Kritik die voranbringen zu wollen. Den Staaten sehen sie nämlich bei sich nicht bloß in den einzig richtigen, sondern auch in den erfolgreichen Händen. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich habe noch ein paar Bemerkungen dann, wenn Zeit bleibt, zu den Antifaschisten. Also es müsste in gewissem Sinn ja schon klar geworden sein, wie ich mich gegen die wende, aber ich wollte schauen, vielleicht gibt es ja doch noch einen Diskussionsbedarf. Ja, ich erzähle noch was zu dem Antifaschisten als politisches Programm. Also wo diese Sorte, diese radikale Sorte nationalistischer Unzufriedenheit von den regierenden Demokraten selber ausgegrenzt und bekämpft wird, als Störung ihres Monopols aufs Regieren eigentlich ziemlich erfolgreich klein gehalten wird. Wo also mal andersrum gesagt, das ganze wirkliche Getriebe in diesem Land, die ganze Macht und das ganze Wirtschaften eigentlich über die Indienstnahme des Volks, über die demokratischen Wege läuft, da ist es einfach ein Fehler, sich bloß und dann auch noch in Entgegensetzung die Rechtsradikalen zum entscheidenden Gegner zu nehmen, zu alle politischen Aktivitäten auf die zu fokussieren und immerzu gegen die unterwegs zu sein, statt sich eben auf das ganze wirkliche Getriebe im Land, auf die demokratische Herrschaft, so wie sie läuft, samt ihren, ich sage jetzt mal ihren, da habe ich ja was dazu erläutert, faschistischen Radikalisten zu werfen. Also Kritiker, denen doch am Laden wirklich vieles nicht passt, machen sich dann nämlich am Ende zu Republikverteidigern gegen eine rechte Gefahr. Also man muss, dafür wollte ich schon plädieren, da wollte ich Argumente dafür liefern. Man muss eigentlich die alltägliche nationale Politisierung, also das Volk, so wie es hier rumläuft, die Politik, so wie sie betrieben wird, aufs Korn nehmen und sich nicht immerzu bloß gegen den rechtsradikalen Exzess wenden, den zur alles bestimmenden Hauptsache erklären und den dann als das ganz andere in totalen Gegensatz zu stellen zu einer besseren demokratischen Gesinnung. Das ist erstens, wie gesagt, eigentlich eine verkehrte Konzentration. Das ist regelrecht ein Stück, na ja, mal übertrieben gesagt, wirklichkeitsfremd, um was es eigentlich wirklich in diesem Land geht, was da unterwegs ist. Aber es ist vor allem auch eine verkehrte Zielsetzung, eben ausgerechnet die Demokratie, diese Republik, entweder so ungefähr wie sie ist, oder aber gemäß dem Idealbild, was man sich von ihr macht, gegen ihre rechten Feinde zu verteidigen. Also wer das tut, und dagegen wollte ich anreden, der setzt eigentlich die beiden Formen, bürgerlichen Staat zu machen, Klassengesellschaft zu organisieren, mal mehr vom Standpunkt einer nationalen Krise, also kriegerisch mehr sich besinnen auf die letzten Grundlagen der nationalen Konkurrenz, also auf die Macht und die Gewalt selber pur, auf die Benutzungsverhältnisse im Innern wie auf die Konkurrenzanstrengung der Nation und ihre Mittel im Außen nicht zu vertrauen. Es ist der eine Weg, das ist das, wo Faschisten unterwegs sind. Und der andere ist, all das als die Erfolgsmittel der Nation einzusetzen, deswegen berechnend, deswegen als Teilnehmer der internationalen Konkurrenz mit der Macht im Rücken zu agieren. Also andere Nationen ausnutzen, nicht gleich zu Feinden erklären. So diese ganzen Unterschiede werden da in einen falschen, unbedingten Gegensatz gesetzt. Und das ist ein verhängnisvoller Fehler. Das wollte ich zeigen. Eben, dass der Unterschied nach der einen Seite zwischen Demokratie und Faschismus gar keiner des Prinzips der politischen Denkweise, der Politisierung, des nationalen Standpunkts seiner Grundargumente nach ist, sondern einer, der mehr oder weniger Zufriedenheit mit dem Stand der Nation und deswegen der mehr oder weniger kritischen Stellung zu den Mitteln und den Wegen, die sie bestreitet, deswegen mehr zu dem Standpunkt, wir stehen auf dem Standpunkt eines Weltmarkts, in dem wir uns bewähren, oder mehr auf dem, wir stehen auf dem Standpunkt, dass wir im Weltmarkt, dass der Weltmarkt uns überhaupt nicht bedient, dass überhaupt erstmal die Nation mit Gewalt das ihr Zustehende wieder erkämpfen muss. Ich will also das hoffe ich ja, dass deutlich genug geworden ist, dass das eben der Unterschied und eben keiner des Prinzips ist. Antifaschisten aber, wie gesagt, das sagt ja schon das Firmenschild eigentlich, unter dem sie aktiv werden, die verteidigen glatt die Demokratische Republik gegen die Rechtsradikalen, wie wenn es eben zwischen Faschismus und Demokratie einen absoluten Gegensatz gäbe. Also wäre den Anfängen, die Parole kennt ja jemand, die beherrschen SPDler, Gewerkschaftler bis ganz links, die drückt das eigentlich treffend aus. Da wird unser Gemeinwesen als, naja, zu einem Wert erklärt und zum Opfer einer Bedrohung, gegen die sich alle zusammenschließen müssen und zur Wehr setzen müssen, hinter die sie dann die ganzen Querelen und Streitigkeiten und Kritiken, die sie im Laden haben, zurückstellen müssen. Also wenn ständig die faschistische Gefahr beschworen wird, dann wird eigentlich der Alltag der Demokratie, das alltägliche demokratische Bewusstsein von Kritik ziemlich ausgenommen. Man formuliert einen Abscheu, macht damit einen prinzipiellen moralischen Unterschied, man disqualifiziert die Faschisten ab, qualifiziert Demokratie damit zu einem für sich gültigen Wert und legt im Grund, das ist mir noch eine Bemerkung wert, ein Zeugnis ab von einem falschen Idealismus der Antifas in Sachen Demokratie. Die erklären glatt den Kampf gegen die faschistische Gefahr für die Hauptsache und die Pflicht jedes anständigen, wahren Demokraten und für den eigentlichen Auftrag anständiger Politik. Und damit übernehmen sie im Grund eine Lüge, die diese Republik bei ihrem Nachkriegsaufstieg als passende Ideologie und als berechnend gepflegtes nationales Selbstbild in die Welt gesetzt hat, nämlich, dass sie ihre ganze Güte und ihre Legitimation daraus bezieht, also unsere nachkriegsdemokratische Republik, unser neues Deutschland, ihre Legitimation daraus bezieht, dass sie dem Nationalsozialismus eine radikale Absage erteilt hat und den überwunden hat, dass sie im Grunde ein einziges antifaschistisches Programm sei. Das finden da diejenigen, die sagen, wir müssen den Anfängen wehren, diese antifaschistisch Bewegten, offenbar so selbstverständlich und gut, dass sie der Demokratie eben glatt den Auftrag abnehmen, ja, da muss man immer zu den Faschismus bekämpfen. Praktizieren also selber deswegen auch nichts als im Wesentlichen als eine moralische Ausgrenzung. Fordern Verbot, also habe ich ja schon gesagt, wie man nicht am eigenen Leib als linker Protestler erfahren hätte, was es heißt, wenn eine Demokratie ihre Kritiker, wie die mit denen umgeht. Also der demokratische Staat soll denen das Handwerk legen. Also statt dass sie den Alltag der Demokratie kritisieren, verlangen sie von demokratischen Politikern, seid gefälligst überzeugende Antifaschisten. Und wenn sie dann mal auf die Ähnlichkeiten stoßen, also wirklich merken, ja, die Unzufriedenheit im Volk, die alltägliche Ausländerfeindlichkeit und so ist wirklich nicht prinzipiell von dem zu unterscheiden, was Faschisten denken. Wenn sie also auf das stoßen, was sich im Ausgangspunkt als die gemeinsame nationalistische Grundlage von Demokraten und Faschisten kritisiert haben, dann mögen Sie das einfach nicht der Demokratie anlasten, dann nennen Sie das faschistoid und rechtsradikal und so weiter und meinen, da wird die Demokratie entarten. Da wären keine demokratischen Untertanen unterwegs, gleichgültig und egal, dass die Merkel, dass die Steinmeier und so weiter wählen. Also da halten sie der existenten Demokratie, der politisierten Unzufriedenheit, eigentlich eine bessere wahre Demokratie und eigentlich bloß ihr Ideal von einem demokratisch mündigen Volk entgegen. Und die Hauptkritik, die sie überhaupt an der Politik haben, also die ist eigentlich, dass der Staat nicht entschieden genug gegen die Rechtsaußen vorgeht. Und deshalb werden sie dann auch selber aktiv. Immer wo die Nazis auftreten, machen sie Gegendemos und wo die was hermachen, da wollen sie selber auch was hermachen, demonstrieren, dass man dagegen aufsteht, um die nicht zum Zuge kommen zu lassen. Sie haben wirklich dann überhaupt nichts anderes mehr zu tun, als Nazi-Aufmärsche und Versammlungen auszumachen, wo sie hingehen und denen das Recht auf Versammlung möglichst gründlich streitig zu machen. Also wisst ihr schon, Jugendliche mit Demokratieidealen im Kopf und so weiter sagen dann, da gehen sie hin, wissen nicht mal genau, überhaupt kein Argument über das, wie sie als Jugendliche sonst unterwegs sind, aber dass sich gegen die angegangen gehört, das wissen sie. Und sind also letztlich nur mit einem Argument unterwegs, die gehören sich aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen, die Nazis muss man aus der Republik raussäubern. Und so verpassen die dann eigentlich die ganze Kritik an den Zuständen, mit denen sie es wirklich zu tun haben, also mit den Agenturen der Demokratie, mit den Einstellungen der Bürger, also an allem, mal so rumgesagt, woraus letztlich also wirklich der Rechtsradikalismus laufend erwächst. So noch einmal andersrum ausgedrückt, wozu ich Beitrag liefern wollte, also zur Einsicht in die unausrottbaren faschistischen Umtriebe in der Demokratie. Also zur Einsicht, welche Rolle die als radikale nationalistische Minderheit, wie es so schön heißt, in gefestigten Demokratien spielen, warum sie also nicht untergehen, immer zu hoch kommen, umgekehrt, warum sie dann nur eine so beschränkte Rolle spielen. Deswegen aber auch immer das Gedankengut, also auch bei Demokraten, kritisch unterwegs ist, also sich auch radikalisieren kann. Ja, wenn man das mal, also was ich da kritisieren wollte, zur Kenntnis nimmt, dann führt das darauf, eben, dass der gültige nationale Zusammenhang, also dass die demokratische Herrschaft, wie sie hier organisiert und unterwegs ist, eben gar nicht das ganz andere, die unvergleichlich bessere Herrschaft ist, also ohne eine, das als Abschlusswort, also ohne eine richtige Kritik an der Klassengesellschaft, am Kapitalismus, am Staat, so wie er hier verfasst und ist und agiert, also an den Leistungen der demokratischen Herrschaft, da gibt es dann auch keine richtige Kritik am Faschismus. Dann stellt sich eigentlich bloß raus, was es für ein Fehler ist, die existente oder eine bloß eingebildete Demokratie immerzu gegen die laufende, beschworene faschistische Gefahr verteidigen zu wollen. Also das zu den Bemühungen der Antifaschisten. Also solange wir hier nicht rausgeschmissen werden, kann durchaus noch diskutiert werden. weise nochmal darauf hin, also wie gesagt, eine umfassende Kritik des Faschismus, also am Nationalsozialismus, am ganzen Weltbild, eben Hitlers, an dem aber auch heutiger Rechtsradikale, an dem Vergleich, wenn man so will, dem rationellen Vergleich zwischen Demokratie und Faschismus, das alles steht da sehr ausführlich drin. Also wer das vielleicht vertiefen möchte, vielleicht auch manches kritikabel findet, der kann das da nochmal nachlesen. Ansonsten verweise ich nochmal auf die Veranstaltung, auf den Diskussionstermin, der da oben steht. Also wenn es nur naja, als Vorlesung wollte ich es nicht verstanden haben. Hallo, ich habe auch